tatsächlich Autor und vor allem auch Herausgeber und habe da auch ein paar Bücher mitgebracht, die da vorne liegen. Zwei Sammelbände zum Iran, dann ein Buch über Fetisch und Freiheit und ein Sammelband, der wahrscheinlich am ehesten auch mit dem heutigen Thema zu tun hat, Feindaufklärung und Re-Education. Alle vier Bücher gibt es deutlich günstiger als im Buchhandel heute zu erwerben und ich freue mich sehr, wenn ich die nachher nicht wieder mitnehmen muss. Also wenn alle Fragen, die ich jetzt hier im Rahmen von so einer Veranstaltung in, ich weiß nicht, zwei Stunden nicht beantworten kann, werden hoffentlich in diesen Büchern geklärt. So, deine Einleitung sagt, es soll um die Aktualität der negativen Aufhebung des Kapitals geben. Das ist allerdings so der Untertitel. Der eigentliche Titel ist schlicht und ergreifend Nationalsozialismus. Und ich würde gern versuchen, bevor ich was zur Aktualität der negativen Aufhebung des Kapitals sage, erstmal etwas zum gängigen, sagen wir mal, traditionslinken Umgang mit Nationalsozialismus und Faschismus zu sagen. Ich werde versuchen, ein bisschen zu erläutern, was überhaupt gemeint ist mit einer negativen Aufhebung des Kapitals oder der bürgerlichen Gesellschaft. Und dann, wenn ich auf die Aktualität der negativen Aufhebung des Kapitals zu sprechen komme, werde ich gegen Ende vor allem ein paar Ausführungen zum Islamismus, zum islamischen Dschihadismus, zum islamischen Antisemitismus versuchen zu erzählen. Ich habe gestern in Bielefeld referiert über Antisemitismus und im Rahmen von der Diskussion nachher sind mir irgendwie noch so viele Sachen eingefallen, die ich mir jetzt einfach mal da in mein Vortragsmanuskript mit reingeschrieben habe und dementsprechend werde ich das teilweise so ein bisschen nicht einfach vorlesen, sondern mal so ein bisschen drauf losreden. Und ich hoffe, gerade nachdem das aufgenommen wird, dass das nicht allzu konfus ist, aber vielleicht lockert das Ganze auch ein bisschen auf. Das ist natürlich ein Riesenthema, also gerade wenn man das nennt Nationalsozialismus. Und ich kann natürlich nur so ein paar einzelne Punkte anreißen und anschneiden. Und wir können dann ja vielleicht in der Diskussion sehen, wo ihrer und eurerseits weitergehendes Interesse besteht. Anfangen würde ich gerne genau damit, worauf ich auch in dem Ankündigungstext zu der heutigen Veranstaltung hingewiesen habe, nämlich dem bisherigen Umgang oder den mehrheitlich linken Umgang mit Nationalsozialismus und Faschismus. Und ich denke, dass man da, auch wenn sich da natürlich in den letzten 20 Jahren ein bisschen was geändert hat, doch nach wie vor konstatieren kann, dass sozusagen große Teile zumindest der Linken, gerade auch der traditionsmarxistischen Linken, den Nationalsozialismus doch sehr lange darauf reduziert haben, eine besonders abscheuliche, von den eben aggressivsten Fraktionen der Bourgeoisie dominierten Form von Klassenherrschaft gewesen zu sein. Damit einher ging natürlich und geht bei vielen Gruppen bis heute eben nach wie vor, dass der Vernichtungsantisemitismus im Nationalsozialismus weitgehend ignoriert wurde. Oder aber, wenn man auf ihn zu sprechen kam, weil es ist ja relativ schwierig, den Schichten einfach zu ignorieren, ja, weil das ja nun doch aufdrängt, dass das ein ganz wesentliches Element im Nationalsozialismus gewesen ist, der Vernichtungsantisemitismus. Wenn man eben doch nicht einfach ignoriert, dann wurde er lediglich als Herrschaftsmittel begriffen, als eine Art Ablenkungsmanöver. Ja? Also etwas, man hat die antisemitische Ideologie nicht selber ernst genommen, sondern hat so nach dem Motto gesagt, naja, die Beherrschten streben ja eigentlich immer zu was Besserem und zur Revolution und zum Sturz der Herrschaft und womöglich sind die auch noch so naturwüchsige Antifaschisten und eigentlich will sich das Proletariat vereinigen, um irgendwas ganz Gutes zu machen und um das zu verhindern, müssen die Herrschenden sich irgendwas überlegen und eine der Möglichkeiten dazu ist halt, dass sie den Antisemitismus unter das Volk bringen, damit die Leute quasi abgelenkt werden von ihrer eigentlichen Mission und dann lieber gegen die Juden losschlagen. So, ja. Das meint also, dass das quasi lediglich als Herrschaftsinstrument, als Herrschaftsmittel begriffen wurde, als Ablenkungsmanöver. Die traditionelle Linke hat also lange Zeit im Nationalsozialismus nur eine besonders extreme Form der Unterdrückung der Arbeiterklasse gesehen, gerade von der Realität geworbenen und wie ich denke, die Klassen ja real aufhebenden Volksgemeinschaft im Nationalsozialismus, davon und natürlich auch von Auschwitz wollte man hingegen ziemlich lange nicht besonders viel wissen. Ich will das vielleicht ein bisschen illustrieren, also weil ich weiß nicht, wie sehr Leute sehr unterschiedlichen Alters hier, wie sehr das jeweils irgendwie vertraut ist. Aber wenn man sich die Geschichte von 1945 bis heute anguckt, denke ich, dass man das weitgehend durchgängig aufzeigen kann. Es war auch in der westdeutschen Linken ein sehr starker Einfluss der sogenannten Dimitrovschen Faschismustheorie zu beobachten, die eben genau in diese Richtung gezielt hat, dass man gesagt hat, ja, das ist halt die Herrschaftsform des besonders aggressiven Fraktion, keine Ahnung, wie das Zitat genau geht, der Bourgeoisie und des Finanzkapitals, was sich dort irgendwie mehr oder weniger an die Macht putscht und dann auch gegen die Interessen des deutschen Volkes eine faschistische Diktatur errichtet. So, ne? Das hatte sehr viel damit zu tun, dass natürlich auch die DDR-Faschismustheorien und damit also die Faschismustheorien des Marxismus-Leninismus, also die quasi die offizielle Herrschaftslegitimationsideologie des Realsozialismus und auch der DDR, sehr starken Einfluss auch auf die westeuropäische Linke hatte. Und das war, wie gesagt, das hat sich in den letzten 20, vor allem in den letzten 10 Jahren sicher ein wenig geändert, aber wenn man in den 80er Jahren, wenn es um den Nationalsozialismus ging, auch bei politischen Aktivitäten, irgendwelchen antifaschistischen Aktivitäten, wenn man da darauf bestanden hat, dass der Antisemitismus, dass die Massenvernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen ein zentraler Punkt sein muss, dann hat man ziemlich Unverständnis in der Regel geerntet. Also das war dermaßen durchgesetzt, diese Vorstellung von einer klassischen faschistischen Diktatur, die in Deutschland geherrscht hätte, dass man über die Spezifika des Nationalsozialismus, der eben nicht irgendeine beliebige Form des Faschismus gewesen ist, dass man darüber nicht besonders geredet hat. Über weite Strecken kann man sagen, dass das natürlich auch eine Art Abwehr von links gewesen ist. Ja? Also das, was man in der Gesamtgesellschaft konstatieren konnte, das ist so diese gewissen traditionellen Abwehrmechanismen gegen die Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld und damit natürlich also insbesondere mit der Verantwortung für die Shoah, mit der Verantwortung für die Ermordung von Millionen von Juden, dass man sich damit nicht auseinandersetzen wollte. Die klassischen Schuldabwehrmechanismen, wie sie zum Beispiel Adorno und die anderen Vertreter der kritischen Theorie beschrieben und analysiert haben, das wurde sozusagen noch ergänzt durch eine spezifische linke oder linksradikale Form von Abwehr und Verdrängung, was sich eben zum Beispiel darin geäußert hat, dass man nicht wahrhaben wollte, dass das, was ich einleitend schon gesagt habe, dass diese Volksgemeinschaft in Deutschland real existiert hat. In der Regel ging das ja so, dass man gesagt hat, ja, die Nazis haben immer von Volksgemeinschaft geredet, aber das war ja auch nur eine Ideologie, das gab es ja gar nicht. So. Ich würde behaupten, und darauf zielt genau dieser Begriff auch der negativen Aufhebung des Kapitals, dass diese Volksgemeinschaft Realität geworden ist und dass dadurch die Klassen quasi nicht verschwunden sind im Nationalsozialismus, natürlich nicht, aber dass sie gerade durch den gemeinsam begangenen Massenmord und auch durch den gemeinsam begangenen und später dann ja auch gemeinsam beschwiegenen Vernichtungsfeldzug im Osten quasi Realität geworden ist. Also das ist nicht nur eine Ideologie gewesen, die große Teile des deutschen Volkes und vor allem der deutsche Proletarier gar nicht geteilt hätte, sondern ganz im Gegenteil, der überwiegende Teil des deutschen Proletariats hat sich mit wehenden Fahnen genau in diese Volksgemeinschaft hinein begeben. Insofern ist es verwunderlich, dass die deutsche Linke sich lange sehr wenig mit dem italienischen Faschismus auseinandergesetzt hat. Warum ist das verwunderlich? Weil das, was die deutsche Linke immer über den deutschen Nationalsozialismus erzählt hat, ja, dass es quasi darum ging, dass das Kapital sich retten musste gegen die widerspenstigen Arbeiter und die Revolutionären und Arbeiterbewegungen zerschlagen werden sollten, so, ja, das ist tatsächlich das, was so die maßgeblichen Punkte im italienischen Faschismus mit ausmachen. Und das hat man aber quasi einfach auf den deutschen Nationalsozialismus übertragen. Und da führte das nun, vorsichtig formuliert, zu ausgesprochenen Verkürzungen, besser gesagt eben zu dieser völligen Ignoranz gegenüber dem Vernichtungsantisemitismus. Worum geht es nun aber beim Nationalsozialismus? Natürlich geht es da auch um diese Sachen. Ja? Natürlich sind das Aspekte, die eine wichtige Rolle gespielt haben, Zerschlagung der deutschen Arbeiterbewegung, wobei man da nicht wahnsinnig viel zerschlagen musste, weil, wie gesagt, die kennt wahrscheinlich die Geschichte, wie die deutschen Gewerkschaften sich am 1. Mai 1933 mehr oder weniger eigenständig in die deutsche Volksgemeinschaft eingegliedert haben. Natürlich gab es Kapitalfraktionen, keineswegs nun alle, aber gewisse Kapitalfraktionen, die schlichten einfach ein Interesse daran hatten, dass in Deutschland eben nicht irgendwelche Faschisten, sondern speziell die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Es gab andere Kapitalfraktionen, die das überhaupt nicht gut fanden, weil sie schlichten einfach auf einen liberalen Weltmarkt orientiert waren und das dementsprechend bekämpft haben, ja, den Aufstieg der Nazis. Das gab es natürlich alles und weil ich gerade so den DDR-Antifaschismus so ein bisschen gebasht habe, das ist natürlich... Es war natürlich nicht alles schlecht in der DDR, um sozusagen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie gleich nach der Wiedervereinigung im KZ Oranienburg, nördlich von Berlin, also was in der ehemaligen DDR gelegen ist, dort gab es eine sehr schlechte Ausstellung, die genau ausgehend von dieser marxistisch-leninistischen Faschismustheorie halt die Geschehnisse von damals dargestellt hat, ja, also wo von Antisemitismus und Juden und Jüdinnen eine spezifische Opfergruppe so gut wie keine Rede war. Was aber sehr gut war an dieser Ausstellung, war, dass man mit dieser Gedenkstätte gleich mal reingekommen ist, eine Tafel ungefähr so groß gesehen hat, wo alle Berliner Firmen, also Berliner Unternehmen aufgelistet waren, die aus dem KZ Oranienburg Zwangsarbeiter hatten. Also Siemens, Bosch und all diese Firmen. So, ja. Da stand da irgendwie 40 Jahre bis zum Tag der Deutschen Wiedervereinigung, bis zum 3. Oktober 1990. Ich war ein paar Tage später dort und da war diese Tafel bereits weg. Ja, also das dürfte mit das Erste gewesen sein, was, ich weiß nicht genau wer, weil der Verband der Unternehmer oder der Industrie in Berlin, die haben sofort interveniert und also dafür gesorgt, dass das verschwindet. So, also das soll man irgendwie alles nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber worum geht es nun quasi im Wesentlichen, wenn man über Nationalsozialismus redet und wenn man versucht, mit diesem Begriff einer negativen Aufhebung des Kapitals, einer negativen Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft zu fassen, was ist damit gemeint, weil davon ja auch im Ankündigungstext die Rede ist. Der kapitalistische Verwertungsprozess, so wie er normalerweise uns gegenübertritt, ist ja immer in einem sowohl Produktion als auch Destruktion, also Zerstörung. Während Gebrauchswerte in Warenform hergestellt werden, werden systematisch Umwelt und Wohlbefinden der Produzierenden ruiniert. Und doch ist das keine Ökonomie, die auf diese Destruktion, auf diese Zerstörung aus wäre. Das ist nicht der Zweck, das ist nicht das Ziel dieser Form von Produktion. Die rund um den Erdball angerichteten Verheerungen, die natürlich unmittelbar mit dem Zwang zur Verwertung zusammenhängen, die sind nicht das Ziel dieser Form von Produktionsweise, sondern sie sind eine Begleiterscheinung, die mehr oder weniger achselzuckend zur Kenntnis genommen werden. Das ist durchaus anders bei Gesellschaften, die eben maßgeblich aus einem wahnhaften Versuch einer negativen Aufhebung des bürgerlichen Kapitalverhältnisses beruhen. Und da ist eben zuallererst der Nationalsozialismus mit seinem Vernichtungsantisemitismus zu nennen. Diese negative Aufhebung des Kapitals steht für einen ressentimentgeladenen Antikapitalismus, der das vom Kapital verursachte Elend ja auch gar nicht abschaffen will, also auch wenn ich hier von negativer Aufhebung des Kapitals rede, aber der will, das ist auch gar nicht seine Zielsetzung, der will dieses Elend gar nicht abschaffen, sondern er will es anders organisieren. Also im Falle des Nationalsozialismus eben volksgemeinschaftlich, durch diese sozusagen negative Aufhebung der Klassen hin zur Volksgemeinschaft. Oder, es soll ja nachher auch um die Aktualität gehen, im Islamismus könnte man sagen, in einer Art umma-sozialistischen Perspektive, ja, wo die Klassengegensätze in dieser Gemeinschaft aller Muslime die ein geradezu antinationales Projekt übrigens ist, ja, weil es ja nicht nach nationalstaatlicher Organisierung dieser Vorstellung geht, sondern eben diese Umma als Gemeinschaft aller Muslime etablieren soll, umma-sozialistisch zu organisieren. Sie will also dieses Elend des Kapitals gar nicht abschaffen, sondern sie will die zynische und natürlich den Tod zahlreicher Menschen achselzuckend in Kauf nehmende instrumentelle Vernunft der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft noch ergänzen, und zwar um die Vernichtung von Menschen um der Vernichtung willen. Und das ist natürlich ein ganz grundlegender Unterschied. Ja? Also da wird die Vernichtung zum Zweck, zum Selbstzweck sozusagen, Vernichtung um der Vernichtung willen. Warum rede ich von negativer Aufhebung? Wenn es sowas gibt, gibt es natürlich also auch eine positive Aufhebung. Also positive Aufhebung wäre irgendwie relativ einfach zu bestimmen. Das wäre natürlich schlicht und einfach die Abschaffung von Staat, Kapital, Nation und dem ganzen anderen Elend. Also die Transformation von Herrschaft und Ausbeutung, die Verunmöglichung von Herrschaft und Ausbeutung hin zu befreiter Gesellschaft, der klassen- und staatenlosen Weltgesellschaft, der Assoziation freier Individuen, wie auch immer man das nennen will. Aber eben auch der Nationalsozialismus ist eine Form von Aufhebung dieses Kapitalverhältnisses, denn es wird eben nicht einfach das liberal-kapitalistische Modell fortgeführt, ja? Sondern, und es ist auch nicht wirklich eine Art Staatskapitalismus, auch wenn es so staatskapitalistische Aspekte dort gibt, sondern es geht um einen geradezu antibürgerlichen Wahn. Ich glaube, es war Joachim Bruhn, der Mitverleger von dem Snyder-Verlag, wo auch Bücher von mir erschienen sind, die es verbilligt zu erwerben gibt, hat sinngemäß mal davon gesprochen, dass der Nationalsozialismus eine im doppelten Sinne kapitalentsprungene Gesellschaft war. Und ich finde das eigentlich eine sehr gute Formulierung, weil es nämlich, also im doppelten Sinne kapitalentsprungen heißt, es ist natürlich aus dem Kapitalismus heraus entstanden, so, ja, insofern daraus entsprungen. Es ist ihm aber sozusagen auch insofern entsprungen, weil es was anderes ist. Es ist nicht einfach die liberal-kapitalistische Gesellschaft, mit der wir dort konfrontiert sind. Ein entscheidender Punkt dabei ist das, was ich gerade gesagt habe, es geht um Vernichtung um der Vernichtung willen. Und das ist wiederum durchaus etwas anderes als viele Richtungen auch der nicht nur traditionsmarxistischer, sondern auch etwas ambitionierterer marxistischer Theorierichtungen den Vernichtungsprozess betrachtet haben. Viele von euch und Ihnen werden vielleicht Götz Ali kennen, der inzwischen ein sehr bekannter Historiker des Nationalsozialismus ist. Das war in den 80er Jahren noch nicht ganz so. Da war er noch eher so in der linksradikalen Szene unterwegs und hat auch dementsprechend in diesen Zeitschriften publiziert. Er hat damals bereits gemeinsam mit seiner Kollegin Susanne Heim einen Begriff geprägt, in dem, wie ich finde, das falsche Verständnis der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik sehr gut zum Ausdruck kommt. Die haben damals Aufsätze publiziert und später ist da ein Buch draus geworden, die unter dem Begriff standen Ökonomie der Vernichtung. Und diese Ökonomie der Vernichtung, das war die Idee, ja, die haben gemeint, also man kann das, ein Satz ist mir aus den 80er Jahren von Götz Ali und Susanne Heim immer in Erinnerung geblieben, der fasst quasi die ganze Theorie, die wir da aufgestellt haben, ganz gut zusammen. Die haben gesagt, die Endlösung war eine Form, die soziale Frage in Polen zu lösen. Ja? Das heißt, die Shoah hat letztendlich nicht aufgrund der antisemitischen Ideologie, dieses wahnhaften Versuches, das Kapital in Juden zu personifizieren und in ihnen dann sozusagen auszurotten, seine Begründung, sondern in einer Art sozialpolitischen und bevölkerungspolitischen Ökonomie, die, also wenn man sagt, die Endlösung war eine Form, die soziale Frage zu lösen, die einfach unnütze Bevölkerung, Überbevölkerung aus der Welt schaffen wollte. So. Und ich halte das für eine ganz grundlegende Verkennung des Charakters der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Wenn man so argumentiert, sieht man natürlich auch immer nur ganz in diesem traditionsmarxistischen Sinne sowas wie einen ökonomischen Profit. Und das scheint irgendwie das einzige bestimmende Motiv zu sein. Man redet aber nie auch über so etwas wie, sagen wir, einen psychischen Mehrwert. Also all jene Aspekte, die dann insbesondere in der kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer in ihrer Antisemitismuskritik sehr in den Vordergrund gestellt worden sind. Es ist so die Vorstellung, dass letzten Endes aus Profitinteresse, aus ökonomischen Erwägungen heraus irgendwie letzten Endes auch die Massenvernichtung der europäischen Juden stattgefunden hat. In der kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer, vor allem in ihren Überlegungen zum Antisemitismus, findet sich hingegen, ich denke, der völlig richtige Hinweis, dass der Antisemitismus sich gegen das Argument mangelnder Rentabilität, wie es sinngemäß bei ihnen heißt, völlig immun gezeigt hat. Ja? Dass der Antisemitismus für die Antisemiten eine Art Luxus ist. Ja? Also dass sie, das zeigt sich auch daran, dass sie schlicht und einfach nicht überzeugt werden können durch den Hinweis auf diese ja, tatsächliche ökonomische Unrentabilität. Ja? Es ist nach klassischen Kosten-Nutzen-Rechnungen vollkommener Blödsinn, ja? Antisemit zu sein. Natürlich gab es im Nationalsozialismus diese Aspekte. Ja? Also wenn man irgendwie die Wohnung von den natürlich auch in Braunschweig irgendwie damals lebenden Juden arisiert, dann kriegt die irgendjemand. Also da gibt es Leute, die irgendwie einen unmittelbaren materiellen Vorteil von haben. Natürlich hat die deutsche Industrie das super gefunden, dass es irgendwie in Polen Vernichtungslager gab und da konnte man dann gleich mal eine Fabrik daneben stellen und halt noch von der Vernichtung durch Arbeit profitieren. Die Frage ist nur, ist das der Grund, warum diese Vernichtung stattgefunden hat? Oder ist das nicht etwas, was dann erst, nachdem man die Vernichtung aufgrund der antisemitischen Ideologie in die Tat umgesetzt hat, natürlich auch noch stattgefunden hat? Dass man also selbst in dieser völligen Irrationalität eines ja eigentlich wirklich antikapitalistischen Wahns selbst noch versucht, die kapitalistischen Profitinteressen und Mehrwertakkumulation, Ausbeutung und Auspressung aufrechtzuerhalten und davon zu profitieren. Warum rede ich also von einer Irrationalität, nicht nur des Antisemitismus, sondern natürlich auch des Vernichtungsprozesses? Eine Ökonomie der Endlösung, diese Formulierung, stößt sich, denke ich, völlig damit, wenn man sich den realen Prozess der Massenvernichtung anschaut und sich dann ins Bewusstsein ruft, wie die Situation für das Deutsche Reich, für die Nazis, für die Deutschen und ihre Hilfsvölker gerade am Höhepunkt auch der Massenvernichtung, ja, das was er ja gegen Ende des Krieges dann ab 44 vor allem eingesetzt hat, wie die Situation für sie eigentlich war. Und dort sieht man, also um das vielleicht mal ein Beispiel deutlich zu machen, was ich meine mit, das widerspricht jeder Zweckmittelrationalität, und das ist insofern so der Inbegriff von Irrationalität, in einer Situation, wo die Deutschen sowas von dabei waren, den Krieg zu verlieren, ja, also wo sie an der Ostfront irgendwie das lange nach Stalingrad bereits irgendwie mit Händen und Füßen und Einwürfe zur Verfügung hatten, halt versucht haben, der Roten Armee standzuhalten und an der Westfront die Alliierten irgendwie kurz davor standen, irgendwie in der Normandie zu landen und eigentlich schon jeder wusste, so das wird wahrscheinlich irgendwie nichts mehr und man nur wirklich jede Form von Kapazität, auch von Transportkapazität gebraucht hätte, um zum Beispiel an der Ostfront irgendwie den Nachschub zu gewährleisten. Selbst in dieser Situation stellt die Führung Transportkapazitäten zum Beispiel zur Verfügung, um noch das letzte jüdische Kind, das letzte jüdische Baby aus Kreta einmal durch ganz Europa zu transportieren, um sie in Polen in eigens dafür errichtete Fabriken zur Vernichtung von Menschen zu schmeißen. So, ja, das macht man nicht aus irgendeiner ökonomischen Rationalität oder um die soziale Frage in Polen zu lösen. Also da wäre sowieso erklärungsbedürftig, warum man dann die Juden von Kreta deportieren und ermorden muss, sondern das macht man, weil man diesem Wahn verfallen ist, dass Juden und Jüdinnen nicht irgendein beliebiger Feind oder Gegner sind, sondern, wie Adorno und Horkheimer das in der Dialektik der Aufklärung sehr gut auf den Punkt gebracht haben, die Gegenrasse. Ja? Und daraus resultiert diese aufs Ganze gehende Feinderklärung, die dazu führt, dass man eben nicht nur, wie man das gegenüber den sogenannten slawischen Völkern betrieben hat, wo die Pläne ja nicht auf endgültige Vernichtung abgezielt haben, sondern viele, die sich länger mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben, kennen das wahrscheinlich. Das war natürlich, das zielte auch auf Massenmord ab. Ja. Das ging also mit Bezug auf die slawischen Völker schlicht und einfach vorgesehen. Die wurden als rassisch minderwertig angesehen, dass man so ungefähr die Hälfte von denen umbringt, insbesondere die Führungselite, und der Rest wird quasi versklavt und soll dann dem neuen deutschen großarischen Volke, das neuen Lebensraum im Osten gewonnen hat, so quasi als Sklaven zu Diensten stehen. Warum geht das? Weil von diesen Leuten nicht wirklich so eine Gefahr ausgeht. Ja. Das ist bei Juden und Jüdinnen anders. Also selbst wenn nur ein Kind sozusagen überleben würde, dieser jüdischen Rasse, ja, wäre das in alle Zeiten eine Bedrohung für den deutschen Volkskörper, für die arische Volksgemeinschaft und so etwas. Daher diese Unbedingtheit und die völlige Konsequenz der Vernichtungspolitik, die man selbst dann noch weiter betreiben muss, wenn man eigentlich alle Hände voll zu tun hat, um irgendwie die anstürmenden alliierten Armeen möglichst außerhalb Deutschlands zu halten. So gesehen war aber nicht nur die Shoah völlig irrational, sondern eigentlich das ganze Kriegsgeschehen. Ja? Es ist inzwischen gibt es genügend Forschung darüber, dass natürlich vor allem der Krieg an der Ostfront stark ideologisch motiviert war, also dass das nicht einfach nur klassischer Eroberungsfeldzug irgendwie so war, sondern dass das natürlich eine extrem starke, nicht nur antikommunistische, sondern auch klar antisemitische Stoßrichtung hatte, dass es also um einen Vernichtungskrieg ging, der hochideologisch aufgeladen war. Ich denke, dass das aber keineswegs nur für den Feldzug im Osten gilt, sondern durchaus auch für den Krieg gegen die westlichen Alliierten. Das wurde bei den Nationalsozialisten ja begriffen als eine Art, man kann fast sagen, antiimperialistischen Feldzug, eine Art antiimperialistischen Befreiungsschlag gegen die eben als jüdisch dominiert begriffenen westlichen Plutokratien, wie die Nazis das genannt haben. Daraus resultierte eine, wiederum nach klassischen westlichen Zweckmittelkriterien gemessene, völlig irrationale Art der Kriegsführung. Und die resultierte natürlich aus dem Antisemitismus. Es wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, nach so klassischen Zweckmittelüberlegungen oder nach klassischen militärischen Einschätzungen, ja, wo man sich anguckt, na, was habe ich, was haben die Gegner, den USA den Krieg zu erklären. Ja? Und es gab ja sogar aus der Wehrmacht, von der Wehrmachtsführung, so von diesen klassischen alten Soldaten, die natürlich nicht wirklich Anti-Nazi waren, aber die zumindest irgendwie einfach als Soldaten so ein bisschen zweckrationaler gedacht haben, durchaus auch Kritik daran. Aber für die Nazi-Führung und insbesondere auch für Hitler war das vollkommen klar, dass man den USA den Krieg erklären muss, völlig egal wie das Kräfteverhältnis ist, weil jemand wie Roosevelt, also der damalige amerikanische Präsident, eben nicht irgendein beliebiger Gegner war, sondern Roosevelt wurde schlicht und einfach als Werkzeug der jüdischen Weltverschwörung gesehen. Ja? In mehreren Texten von Hitler und von einer Reihe anderen führender Nazis wird das sehr eindeutig. Ich kann das nicht so wahnsinnig ausführen. Ich verweise auf ein Buch, was es bisher leider nur auf Englisch gibt, ein hervorragendes Buch von Jeffrey Herf, The Jewish Enemy, Nazi-Propaganda during World War II. Der illustriert quasi diesen antisemitischen Wahn, insbesondere in den Beschreibungen der, wie gesagt, der sogenannten westlichen Plutokratien, insbesondere auch in den Darstellungen von Roosevelt. Ein anderer wichtiger Autor aus letzter Zeit, wenn es um diese Sachen geht, über die ich da rede, der keinen großen theoretischen Zugang dazu hat, der das aber sehr gut illustriert, ist Adam Tooze. Das ist ein britisch-polnischer Historiker, der ein sehr instruktives Buch geschrieben hat, dicker Wälzer, knapp 1000 Seiten, mit dem Titel, das gibt es inzwischen auf Deutsch, Ökonomie der Zerstörung. Und dort wird gezeigt, dass obwohl das Dritte Reich den gewaltigsten, den größten, den umfassendsten Ressourcentransfer vorgenommen hat, den bis dahin jemals irgendein kapitalistischer Staat zu Friedenszeiten überhaupt unternommen hat, dass es trotzdem nicht gelungen ist, das wirtschaftliche und militärische Kräfteverhältnis dahingehend zu verändern, dass man einem Krieg mit der halben Welt gewachsen wäre, ja, gewachsen gewesen wäre. Um das nur, also um das ein bisschen zu illustrieren, man kann das, wie gesagt, auf mehreren tausend, also knapp tausend Seiten bei Adam Tooze alles nachlesen, um das nur mit so ein paar Zahlen zu illustrieren, zu verdeutlichen. 1939, also bei Kriegsbeginn, überstieg das kombinierte Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien und Frankreich, also den ersten wichtigsten Kriegsgegnern sozusagen, jenes von Deutschland und Italien zusammengenommen um 60%. Und 4 Jahre später, also auch nachdem man diesen Ressourcentransfer dann während des Krieges nochmals gesteigert hat innerhalb Deutschlands, 4 Jahre später, also 1943, kurz bevor das alliierte Flächenbombardement gegen Deutschland dann endlich einsetzte, belief sich die Gesamtproduktion der USA auf fast das Vierfache des Dritten Reiches. Daran sieht man also ziemlich deutlich, dass also diese nüchternen Zahlen sehr nahegelegt haben, dass die Deutschen den Krieg also wahrscheinlich verlieren werden, ja, weil es vollkommen... Also es hätte tatsächlich eine Wunderwaffe gebraucht, um diesen ganz offensichtlichen Unterschied in irgendeiner Weise ausgleichen zu können. Die Entscheidung zum Krieg und insbesondere also die Kriegserklärung gegen die USA war also in jeder Hinsicht ein extremes Risiko. Adam Tooze schreibt dazu ganz richtig oder stellt die Frage, warum ließ sich Hitler nun auf dieses abenteuerliche Wabonspiel ein? Selbst wenn sich die Eroberung von Lebensraum als ein typisch imperialistisches Vorhaben rationalisieren lässt, so barg Hitlers Kriegsführung doch derart große Risiken, dass sie jedem Versuch spottete, sie als Ausdruck von pragmatischem Eigeninteresse zu erklären. Und er gibt, ich denke, auch die natürlich richtige und sehr naheliegende Antwort, wenn er weiterschreibt, es war die Ideologie, die Hitler mit der Zerrlinse ausstattete, durch die er das internationale Kräfteverhältnis betrachtete. Hitler sah sein Reich durch die Vereinigten Staaten bedroht, aber nicht nur im Sinne einer konventionellen Rivalität zwischen Supermächten. Für ihn war es eine existenzielle Bedrohung, die untrennbar mit seiner anhaltenden Furcht vor einer Verschwörung des Weltjudentums verknüpft war, dass sich ihm vor allem in Gestalt der, wie es bei Hitlers Schriften immer hieß, Wall Street Juden und der jüdischen Presse in Amerika darstellte. Es war diese wahnwitzige Interpretation des realen Kräfteverhältnisses, die Hitlers Entscheidungsprozessen ihren risikobereiten Charakter verlieh. Das heißt, ein Krieg gegen diese Macht, wie Tooze das ganz richtig herausstellt, nicht einfach irgendein imperialistischer Konkurrent oder so ist. So ist das ja, also auch in der Kriegszeit übrigens, das lohnt sich sehr mal so diese klassischen marxistisch-leninistischen, vor allem auch stalinistischen Interpretationen aus der Kriegszeit sich selber anzugucken. Ja? Also vor allem bevor es gegen die Sowjetunion ging. Ja, wenn die, also gerade die englische Exilpresse ist da besonders aufschlussreich, weil sie das fast am meisten vorangetrieben haben, denn war der Charakter des Nationalsozialismus wirklich ziemlich blunzen, würde man in Österreich sagen, also ziemlich egal. Die haben das als einen innerimperialistischen Konflikt gesehen, wo man eigentlich auch eine gewisse neutrale Linie verfolgen kann. Also vor allem, nachdem dann auch der Hitler-Stalin-Pakt noch zustande gekommen ist, hat das natürlich noch mehr befördert. Das war übrigens etwas, das nur nebenbei, das wäre ein ganz anderer Vortrag, aber es fällt mir gerade ein. Das war übrigens auch in der damals noch palästinensische kommunistische Partei heißenden, späteren israelischen kommunistischen Partei so. Das ist vollkommen irre, wenn man sich die Geschichte von denen mal anschaut, also von den stalinistischen Kommunisten im Mandatsgebiet Palästina, also damals fast auch noch syrischen Kommunisten, palästinensischen oder arabischen sind da später dazu gekommen. Auch die haben in der Frühphase des Krieges, die haben sogar gegen die englischen Kriegsanstrengungen gegen Nazi-Deutschland agitiert. Ja, die haben dazu aufgefordert, sich nicht am Krieg gegen Nazi-Deutschland zu beteiligen, weil das nur ein innerimperialistischer Konflikt sei und Stalins Friedenspolitik an der Seite von Adolf Hitler würde schon in die richtige Richtung gehen. Das hat in der israelischen kommunistischen Partei zwar zu Problemen geführt, wenn man das versucht hat, gegenüber den Parteimitgliedern durchzusetzen, aber das war die offizielle Linie. Ja, also das ist... Die Geschichte des Marxismus, Leninismus und Stalinismus ist sehr niederschmetternd. Die Geschichte der israelisch-palästinensischen Ausbildung ist fast noch ein Tick niederschmetternder. Aber wie gesagt, das wäre ein anderes Thema. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ja, das Ganze war natürlich nicht einfach nur der Wahn Hitlers. Und ich werde mal das Licht anmachen, sonst sehe ich gleich nichts mehr. Das war nicht nur der Plan Hitlers, sondern das Ganze hat, wie ich ja einleitend schon gesagt habe, im Rahmen dieser Volksgemeinschaft stattgefunden. Es hat eine extrem breite Unterstützung auch für diese Kriege gegeben, für diese Kriegsanstrengungen gegeben. Ein letztes Mal, ich finde, sehr passendes Zitat von Adam Tooze, der das sehr schön auf den Punkt bringt und der damit auch viele seiner britischen Historikerkollegen auch kritisiert, die solche Sachen nämlich auch mal verbreitet haben, vor allem die Linken. Er schreibt da ganz richtig, die Vorstellung, dass die Remilitarisierung der deutschen Gesellschaft, also damit meint er auch noch die Vorbereitungen auf den Krieg, etwas von oben aufoktroyiertes gewesen sei und dass die meisten Deutschen lieber Butter als Kanonen bekommen hätten, so eine ganz klassische Formulierung, gerade von linken Historikern, ist schlicht falsch. Und das, jetzt komme ich wieder auf diese Zerstörung zurück, und das, obwohl diese Zerstörung, die die Deutschen und ihre Hilfsvölker über die Welt gebracht haben, immer ja auch eine Selbstzerstörung impliziert hat. Und das ist ein wichtiger Punkt dabei. Die Nazis und die Deutschen und ihre Hilfsvölker, das heißt auch die Österreicher und so, also die Großdeutschen, haben ja nicht nur den anderen die Hölle auf Erden bereitet, sondern letzten Endes war das ein, man könnte fast sagen, Art Götterdämmerungsprojekt. Und wenn man sich das in Erinnerung, bei der Götterdämmerung sind am Ende bekanntlich alle tot. Ja? Und genau so war das ja auch. Also man wusste, wie gesagt, spätestens ab 43, ab Stalingrad und spätestens nach der alliierten Landung in der Normandie, dass dieser Krieg verloren ist. Und dann hat man erst richtig angefangen zu wüten. Und am Ende war das Resultat, ich meine, man kennt die Bilder von zerstörten Deutschland von 45, ne, wo die Deutschen sich dann immer selber so betrauern und der Guido Knopp erzählt immer, wie schlimm das alles gewesen sei. Ja, natürlich war das schlimm, weil diese Städte größtenteils in Schutt und Asche gelegt wurden. Das heißt, am Ende waren auch Millionen von Deutschen tot und große Teile der deutschen Städte waren vollkommen zu Recht kaputt gebombt. So. Das hatte also von Anfang an diesen selbstzerstörerischen Aspekt und das ist etwas, was man durchaus auch der Frühphase des Nationalsozialismus schon anmerken konnte. Vielleicht kennt ihr oder kennen Sie dieses A-Lied mit der berühmten Strophe, wir marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Ja? Da hört man das schon so ein bisschen raus, dass das genau darauf hinausläuft. Es gibt von Adorno sehr hellsichtige Beobachtungen, der 1933 das heißt immer, in der Schule lernt man immer Machtergreifung. Sie wissen alle, das war keine Machtergreifung, das war eine Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933. Und wie dann diese Fackelmärsche, diese ganz berühmten Bilder, die Fackelmärsche des Brandenburger Tor in Berlin und auch in anderen Städten gewesen sind. Und Adorno hat sich das angeschaut und hat dann so Notizen sich darüber gemacht und hat gemeint, es hat gar nicht so was Triumphalistisches. Das ist gar keine wirkliche Feier. Man würde diesen Leuten eigentlich schon anmerken, dass sie in gewisser Weise wissen, dass das auch auf den eigenen Untergang hinausläuft, dieses Projekt, in das sie sich gerade hineinbegeben, ja? Aber eben schon willens und mit wehenden Fahnen quasi hineinbegeben. Woran liegt das nun alles? Das hat natürlich sehr viel mit dem Charakter der antisemitischen Ideologie zu tun, die eben eine extrem weite Verbreitung gehabt hat. Die frühe antisemitische Propaganda der Nazis zielte immer schon auf die Personalisierung globaler Krisenerscheinungen und auf die Markierung der prospektiven jüdischen Opfer, also jene Opfer, an denen der Krisencharakter der Kapitalverwertung letzten Endes in einem wahnhaften, in einer projektiven Leistung exorziert werden soll. Und die, also diese wahnhafte projektive Leistung, die sich dann im Antisemitismus so radikalisiert, die fiel schon deswegen auf fruchtbaren Boden, weil sie sich einer mystifizierten oder besser könnte man sagen, sich selbst mystifizierenden und fetischisierenden gesellschaftlichen Realität entfaltete. Theoretisch kann man das vielleicht ungefähr so versuchen, auf den Begriff zu bringen oder zusammenzufassen. Die Unbegriffenheit der globalen Kapitalverwertung und die ressentimenthafte Kritik an den Erscheinungsformen dieser Kapitalverwertung in Kombination damit den Staat als Hüter des Allgemeinwohls gegen die als irgendwie verwerflich wahrgenommenen, als bedrohlich wahrgenommenen Kräfte der Ökonomie in Anschlag zu bringen und diese Ökonomie dann auch noch aufzuspalten, also nämlich aufzuspalten in eine konkretistisch verklärte Produktive einerseits und eine moralisch zu attackierende Spekulative andererseits, also etwas, was nun keineswegs nur für bei Nazis typisch ist, ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen, all das führt mit einer gewissen Notwendigkeit eben zu einem ressentimenthaften Konkretisierungswahn im Angesicht des Realabstrakten der wertverwertenden Gesellschaft, sprich also zur Ideologie des Antisemitismus, der im Nationalsozialismus eben in seiner bisher schlimmsten Form auf die Spitze getrieben wurde. Ein zentrales Moment, eines der wichtigsten Elemente des modernen Antisemitismus, ist eben der Hass auf die abstrakte Seite der kapitalistischen Warenproduktion, die dann in den Juden und Jüdinnen quasi biologisiert wird. Am deutlichsten wurde das natürlich in der sehr plastischen Unterscheidung, die im Nationalsozialismus vorgenommen wurde, diese Trennung in ein deutsches, arisches, schaffendes Kapital, wie die Nazis das genannt haben, und ein natürlich als jüdisch begriffenes, sogenanntes raffendes Kapital. Ja? Also diese Aufspaltung, wie ich gerade gemeint habe, konkretistisch verklärte produktive Ökonomie, moralisch zu attackierende spekulative, ganz klar auf den Begriff gebracht wurde und dann eben auch benannt wurde als arisch einerseits und jüdisch andererseits. Die Grundlage dieser Trennung, dieser Aufspaltung, ist aber alles andere als eine Erfindung der nationalsozialistischen Ideologie. Und es ist eben auch bis heute überhaupt nichts, was irgendwie nun nur für Nazis charakteristisch wäre, sondern es ist etwas, das tendenziell allen Subjekten in der bürgerlichen Gesellschaft durchaus geläufig ist, nämlich eine geläufige Unterscheidung in Arbeitsplätze schaffende, irgendwie verantwortungsbewusste Industriekapitäne auf der einen Seite und eben das unproduktive Kapital auf der Zirkulationssphäre auf der anderen Seite, also die bösen Heuschrecken und wie man das heute dann eben nennt. Ein Paradebeispiel aus der Populärkultur, um das so, das ist immer so schwierig, weil manche von Leuten wird das überhaupt nichts Neues sein, was ich da erzähle, und für andere, die das noch nie gehört haben, ist das womöglich etwas voraussetzungsvoll. Um das ein bisschen zu illustrieren, mein Lieblingsbeispiel aus der Populärkultur dafür ist, weil das immer jeder kennt, ist der Spielfilm Pretty Woman. Ja? Das ist ein sehr interessanter Film mit gut aussehenden Menschen und so. Die Story von diesem Film ist letzten Endes die Bekehrung des wurzellosen Zirkulationskapitalisten, also das, was Richard Gere am Beginn dieses Filmes ist. Es gibt so eine Szene, wo Julia Roberts ihn fragt, was produzierst du eigentlich, was machst du eigentlich? Und der stottert dann so rum und kann es nicht sagen und erklärt dann irgendwie, ja, er kauft Unternehmen aus und zerstückelt die und verkauft die Filierstücke und so, ja. Also er ist ein wurzelloser Zirkulationskapitalist. Er wird aber im Laufe dieses Films von der schönen Prostituierten, wer könnte Julia Roberts widerstehen, zum bodenständigen Produktionskapitalisten bekehrt. Ja? Also in der Schlüsselszene gegen Ende wird diese Frage dann wieder aufgenommen, ne? Und Richard Gere entscheidet sich dann eben nicht mehr, irgendwie lauter Sachen aufzukaufen und zu zerstückeln und irgendwas, sondern er geht eine Koalition mit diesem in diesem Film ja auch mal auftretenden wackeren alten Industriekapitän auf, der eben Schiffe bauen will. Und dann wird er wieder irgendwann gefragt, was bauen Sie? Und Richard Gere sagt, ja, Schiffe, große Schiffe. Ja? Also konkretistischer geht es eigentlich gar nicht. Und natürlich ist in dem Film an keiner Stelle irgendwie von Juden oder Jüdinnen die Rede, und das muss es auch gar nicht sein. Ich will damit nur deutlich machen, dass es nicht diese explizite Aufspaltung braucht, dass man sagt, ja, das raffende Kapital ist irgendwie jüdisch und böse und so. Das ist der Schritt, den dann sozusagen deklarierte Antisemiten und Nazis machen. Das Problem beginnt aber eben schon deutlich früher. Also wenn man überhaupt diese Aufspaltungen vornimmt, die natürlich immer dann bereits naheliegen, diese Aufspaltung auch in irgendeiner Art und Weise zu konkretisieren und zu sagen, wer steht denn hinter dem guten und wer steht denn hinter dem jeweils bösen Kapital. Um so doch wieder etwas theoretischer werden zu lassen, ich habe schon mehrfach auf Adorno und Horkheimer Bezug genommen, in Fortführung von deren Überlegungen hat ein Autor wie der mittlerweile doch nicht mehr ganz unbekannte Moishe Piston, der war übrigens Ende der 80er Jahre so ein Geheimtipp, ja, ausgeführt, wie mit der Entwicklung und zunehmenden Mystifizierung des Warenfetisch zum Kapitalfetisch. Das geht also auf die marxische Kritik der politischen Ökonomie zurück. Da gibt es so eine Kritik einer Kette von Mystifizierung und Fetischisierung, die, wie ich glaube, zur Kritik des Antisemitismus ausgesprochen wichtig und notwendig ist. Piston hat beschrieben, wie die bereits dem Warenfetisch innewohnende Naturalisierung dann zunehmend auch biologisiert wird. Und er hat gezeigt, wie diese Abstraktheit, die als bedrohlich wahrgenommen wird, versucht wird in den Juden quasi, also diese nicht greifbare Abstraktheit, deswegen ist er abstrakt, ne? Ist nicht konkret, kann man nicht anfassen, ne? Deswegen ist es auch so bedrohlich, wie die versucht wird festzuhalten, dingfest zu machen, in den Juden quasi nicht personalisiert, sondern geradezu biologisiert wird und wie man in der Vernichtung der Juden und Jüdinnen dann eigentlich auf genau diese abstrakten, als bedrohlich wahrgenommenen Elemente des kapitalistischen Verwertungsprozesses abzielt. Das ist natürlich vollkommen wahnhaft, das ist eine wahnhafte Projektion, nur das heißt eben nicht, dass man das nicht macht. Ja, und aus dieser wahnhaften Projektion resultiert dann eben eine Form von fetischistischem Antikapitalismus, der auf sowas wie es im Titel heißt, negative Aufhebung des Kapitals zieht. Ein fetischistischer Antikapitalismus, der letztlich bei der Biologisierung des Kapitalismus im internationalen Judentum landet. Und das funktioniert natürlich alles nicht automatisch, das muss man immer betonen, weil das eine Zeit lang so, wie dann diese sehr gute Text, sehr wichtige Text von Moshe Stone über den Antisemitismus stärker rezipiert wurde, wo er davon redet, der Antisemitismus sei eine Form des Fetisch, das manchmal so klang, als wenn irgendwie Warengeldfetisch sowas, was Marx beschrieben hat und was ja so quasi ein gewisser Automatismus in der bestehenden Gesellschaft ist, dass das beim Antisemitismus auch so sei. Ja? Das ist kein Automatismus. Das ist, um das nur ganz kurz anzureißen, auch der Kritiker des Warengeld- und Kapitalfetisch im marxischen Sinne muss sich in dieser Gesellschaft fetischistisch verhalten. Man muss mit Geld irgendwie umgehen, wenn man nicht so ein blöder Subsistenzbauer oder sowas werden möchte, was man niemandem empfehlen kann. Aber ein Kritiker des Antisemitismus kann niemand zwingen, trotzdem Antisemit zu sein. Also die Kritik des Antisemitismus beinhaltet ein viel stärkeres, auch man kann ruhig sagen, moralisches Element, weil es beim Antisemitismus immer um eine auch persönliche und konkrete Entscheidung von Leuten geht. Ja? Und eine Entscheidung, für die diese Leute natürlich auch zur Verantwortung zu ziehen sind. Also man kann in der bestehenden Gesellschaft niemandem vorwerfen, dass man mit Geld umgeht. So, es wäre irre, wenn man es nicht machen würde, weil das halt der Zugang zu allen irgendwie Gebrauchswerten überhaupt erst ermöglicht. Aber auf diese sehr schlechte Form der Vergesellschaftung so zu reagieren, dass man alles Böse oder Böse empfunden, als bedrohlich empfundene, alles Schlechte quasi mit einem jüdischen Prinzip und deren Verkörperungen in Juden und Jüdinnen oder auch dem jüdischen Staat identifiziert und also eine groß angelegte quasi konformistische Revolte gegen dieses abstrakte Prinzip oder in den Juden biologisierte abstrakte Prinzip vom Zaun bricht, das ist auch in einer noch so unfreien Gesellschaft, in der wir natürlich leben, eine freie Entscheidung letzten Endes, für die man dementsprechend auch verantwortlich ist und zur Verantwortung gezogen werden sollte. Der Nationalsozialismus hat also gezeigt, wie erfolgversprechend die Mobilisierung einer antikapitalistischen Revolte zur Rettung des Kapitals sein kann, wie mein Kollege Gerhard Scheidt das einmal sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Zum Zwecke der Krisenlösung schwangen sich also die Deutschen und ihre Hilfsvölker zu einer groß angelegten, von Ressentiment und Hass getriebenen, wahnhaften Verteidigung des vermeintlich Konkreten und Natürlichen vor dem Abstrakt-Künstlichen auf. In diesem Vernichtungsantisemitismus zusammenfassend vollzog sich also eine negative Aufhebung des Kapitals, eine fetischistische Revolte gegen das Kapital auf seiner eigenen Grundlage. Das ist quasi eine andere Formulierung, für die, so wie Joachim Grund das genannt hat, im doppelten Sinne Kapital entsprungen. So, ja. Dass sich in dieser konformistischen Revolte artikulierende, regressive und mordlüsternde Bedürfnis, das artikuliert sich heute eben unter anderem in jenem ressentimenthaften, anti-westlichen Antikapitalismus, der nun keineswegs nur für die NPD oder irgendwelche anderen deklarierten Nazis charakteristisch ist, sondern sich eben bei vielen anderen politischen Gruppierungen, wenn auch in anderen Äußerungsformen, selbstverständlich auch findet. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ich werde das so ein paar Sachen abkürzen. Ich wollte eigentlich noch eine ganze Reihe über das Verhältnis auch von Shoah und Krieg und was das alles mit Rationalität, Irrationalität, Zweckmittelrationalität und so hat. Aber ich glaube, ein paar Punkte habe ich da eh schon zugesagt. Ich werde da ein paar Sachen überspringen, vielleicht können wir dann in der Diskussion nochmal darauf zurückkommen. Wichtig, wenn man jetzt irgendwie auch über die aktuelleren Sachen redet, ist, dass man sich nochmal bewusst macht, dass die Nazis und die Deutschen und ihre Hilfsvölker 1945 zwei Sachen quasi bewiesen hatten, grauenhafterweise bewiesen hatten. Zum Ersten haben sie gezeigt, man kann diese Verbrechen begehen, die sie begangen haben. Ja, man kann 6 Millionen Juden ermorden, man kann einen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion führen, dem damals, man hat früher mal von 20 Millionen Toten gesprochen, inzwischen geht man eher davon aus, dass es zwischen 25 und 28 Millionen Tote waren. Weiß jemand von Ihnen, wer das Land mit der zweithöchsten Opferzahl war im Zweiten Weltkrieg nach der Sowjetunion? Ja. Ganz genau. Und normalerweise, wenn man die Frage stellt, kommt genau die Antwort nicht. Das ist nämlich normalerweise etwas, was man gerade in Europa überhaupt nicht auf dem Plan hat. Ja, das war ein Weltkrieg. Und dieser Weltkrieg hat auch bedeutet, dass eben zum Beispiel in China in einer ähnlichen Art und Weise, vor allem eben von den mit Deutschland verbündeten japanisch-faschistischen Armee, in einer ähnlichen Art und Weise gewütet wurde und gemordet wurde wie in der Sowjetunion. Das sind Todeszahlen, wo man früher von ungefähr 10 Millionen ausging, heute von 10 bis 12 Millionen spricht. Das ist sowohl in den USA, wo natürlich viel stärker der Fokus auf diesem pazifischen Krieg liegt, oder auch in Israel, ist das durchaus bewusst. Also da wird das auch in Ausstellungen, in Darstellungen sehr stark herausgearbeitet. In Deutschland oder Österreich kenne ich das eher nicht. Insofern war ich jetzt fast überrascht, dass das gleich jemand richtig sagt. Man kann das also machen, man kann 6 Millionen Juden und Juden ermorden, man kann diese Vernichtungskriege führen, man kann auch hoffenweise andere Leute umbringen. Und es passiert einem nachher nicht besonders viel. Das meine ich damit, dass sie gezeigt haben, man kann das machen. Ja? Das ist also nach der eigentlichen Katastrophe, die die Shoah war, und die natürlich auch dieser Vernichtungskrieg war, gab es, die selber schon auch, also neben der Ermordung von Millionen von Menschen, auch eine geschichtsphilosophische Katastrophe war, kam eine nochmalige geschichtsphilosophische Katastrophe im gewissen Sinne dazu, nämlich, dass man für alle Zeit bewiesen hat, man kann das machen, man kommt damit durch. Ja? Es passiert einem nicht besonders viel. Ja? Nochmal, klar, da waren auch Millionen von Deutschen tot und viele Städte lagen irgendwie in Schutt und Asche und es gab Übergriffe von den Besatzungstruppen und die Rote Armee hat viele deutsche Frauen vergewaltigt und was weiß ich. Vor dem Hintergrund dessen, was die Deutschen aufgeführt haben, war das natürlich überhaupt nichts. War das ein Witz. Ja? Und die Deutschen waren selber sehr überrascht darüber. Ja? Einer der Gründe, warum sie so bis zum letzten vor allem an der Ostfront gekämpft haben, war, dass die wussten ja ganz genau, was sie da gemacht haben, gerade an der Ostfront. Ja? Nicht nur die deutschen Soldaten, sondern die haben das freudestrahlend in Briefen an die Heimatfront berichtet, was sie da an Verbrechen begangen haben. Die waren ja stolz darauf, die haben sie ja dabei fotografieren lassen, das ist alles schön dokumentiert. Und natürlich sind sie davon ausgegangen, dass sie mit einer üblen Rache der Alliierten rechnen müssen. Und das war nicht der Fall. Ja? Das Ergebnis war, und das ist das Zweite, was sie bewiesen haben, das Ergebnis war, vor allem in Westdeutschland, Wirtschaftswunder. Das heißt, und das eigentliche Wunder an diesem Wirtschaftswunder ist, dass aus der, mein Kollege Gerhard Scheiters in seinem Buch, in seinem sehr empfehlenswerten Buch, was es heute nicht hier gibt, was es ansonsten aber auch, wenn auch nicht verbilligt, zu erwerben gibt, die Meister der Krise sehr gut herausgearbeitet hat. Der Untertitel ist über den Zusammenhang von Vernichtung und Volkswohlstand. Das ist genau der Punkt, das eigentliche Wunder an dem Wirtschaftswunder war, dass aus der bisher größten stattgefundenen Vernichtung der größte bis dahin bekannte Wohlstand resultiert ist. Ja? Und nicht eine Bestrafung bis auf alle Ewigkeit. Ja? Nicht irgendwie die Abschaffung Deutschlands, was eine sehr naheliegende Konsequenz gewesen wäre, nach dem, was die Deutschen und ihre Hilfsvölker aufgeführt haben. Das fand nicht statt. Und das ist auch für heute wichtig, weil seitdem weiß jeder irre Antisemit, man kann sowas machen. Ja? Also erstens ist es schlicht und einfach möglich, also dadurch, dass dieser Massenmord einmal stattgefunden hat, zeigt sich bereits, dass es möglich ist. Es ist sehr lange von der Singularität der Shoah und so gesprochen worden und es war ja verständlich, warum man das gemacht hat, weil man halt auf die Spezifik hinweisen wollten und so. Das hat aber in gewisser Weise sogar was Verharmlosendes, dieser Begriff der Singularität, weil das so ein bisschen heißt, ja, das war einmalig. Und einmalig heißt auch, das kann eigentlich nicht wieder passieren, zumindest nicht in diesen Formen und so. Und es gibt einen, wie ich finde, sehr viel besseren Begriff dafür. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Yehuda Bauer, der langjährige Leiter von Yad Vashem, von der israelischen zentralen Holocaust-Gedenkstätte, in die Diskussion gebracht, der immer, wie ich finde, sehr viel besser von Präzedenzlosigkeit der Shoah geredet hat. Präzedenzlos heißt, bis zum damaligen Zeitpunkt war das vollkommen einmalig. Aber es ist eben nicht einmalig in dem Sinne, dass das nie wieder passieren kann. Und das ist in diesem Begriff der Präzedenzlosigkeit sehr viel besser auf den Punkt gebracht. So. Weil ich vorhin übrigens dieses Lied erwähnt habe, und wenn alles in Scherben fällt. Das, was nach 45 passiert ist, schwingt in diesem Lied übrigens auch schon mit. Ich habe mir da noch eine andere Zeile daraus herausgeschrieben. Es heißt in diesem Lied unter anderem auch, und liegt vom Kampf in Trümmern die ganze Welt zuhauf, das soll uns den Teufel kümmern, wir bauen sie wieder auf. Ja, das ist sozusagen die Vorwegnahme des postfaschistischen Wirtschaftswunders bereits irgendwie in der frühen Zeit der SA. So, jetzt können wir mal lang und breit über den Postnarzissmus, über die postnationalsozialistischen Gesellschaften reden und versuchen aufzuzeigen, wie diese Ideologie der Aufhebung der Klassen in der Volksgemeinschaft und so etwas, wie das natürlich auch, wenn auch in transformierter und modifizierter Form, gerade in diesen postnationalsozialistischen Demokratien, also insbesondere in Österreich und Deutschland, fortwächst, vor allem also sowohl institutionell in gewisser Weise, ja, durch so diese extrem stark ausgeprägten Formen von Kooperatismus, von Sozialpartnerschaft, die natürlich ausgehend von einer anderen Ideologie, aber eben doch auch genau letzten Endes darauf abzielen, nicht so etwas wie eine liberale Austragung von Klassenkonflikten zu haben, sondern eben, dass man immer schön, wie es in vielen Politikerinnen halt, Sorge trägt um das Ganze. So, ja. Wie aber vor allem auch die antisemitische Ideologie, zumindest in den Köpfen natürlich, fortexistiert hat und so, das will ich jetzt auch alles weglassen und will stattdessen gerne, damit die Diskussion auch schön kontrovers wird, noch ein bisschen was zum islamischen und islamistischen Antisemitismus sagen. Ich denke nämlich, wenn wir von einer Aktualität der negativen Aufhebung des Kapitals reden und damit insbesondere den zur Tat schreitenden Vernichtungsantisemitismus meinen, dann muss man sich bewusst sein darüber, dass es nach 1945 tatsächlich eine Verschiebung des Zentrums nicht nur der antisemitischen Ideologie als solcher gegeben hat, aber der offenen antisemitischen Propaganda selbstverständlich gegeben hat, und zwar eine Verschiebung dieses Zentrums in den arabisch-islamischen Raum. Zum einen, weil schlicht und einfach haufenweise der führenden Nazis und Nazi-Propagandisten sich genau in diesen Raum begeben haben, also die eben nicht erwischt wurden von den Nazis, sind zuhauf nach Syrien und Ägypten gegangen und haben dort schlicht und einfach ihre Propaganda fortgeführt, also diese ganzen ganz offenen antisemitischen Hetzschriften aus den 50er und 60er Jahren, die es in Syrien und Ägypten gegeben hat, die wurden weitgehend von ehemaligen Stürmerredakteuren ediert und herausgegeben und geschrieben. Ja? Also viele auch der Karikaturisten und so aus der Nazi-Zeit haben ihr Werk ziemlich bruchlos genau in dieser Gegend fortsetzen können. Und auch heute ist es so, dass sowohl Mein Kampf, also Hitler ist Mein Kampf, insbesondere aber so traditionsreiche antisemitische Hetzschriften wie die Protokolle der Weisen von Zion, ihre größte Verbreitung natürlich nicht in Deutschland und Österreich haben, wo die auch schlicht und einfach verboten sind, sondern im arabisch-islamischen Raum. Es gibt noch andere, in Japan zum Beispiel haben die auch unglaublich hohe Auflagen, wo man nochmal das Phänomen eines Antisemitismus ohne Juden sehr deutlich vor Augen geführt bekommt. Ich denke, es ist richtig im Kopf, die jüdische Gemeinde in Japan besteht, glaube ich, aus 800 Leuten oder irgendwie sowas. Ja. Aber das regelmäßig finden sich sowohl Mein Kampf als auch der Protokoll der Weisen von Zion auf Bestsellerlisten in Japan. Noch ausgeprägter ist das aber eben in den arabischen und islamischen Gesellschaften. Ich habe mir das lang und breiter alles zusammengeschrieben, aber nachdem ich jetzt eh schon relativ lange rede, versuche ich das nur an so ein paar Punkten deutlich zu machen, worüber ich da eigentlich rede. Von, sagen wir mal, Islam-Apologeten wird gerne behauptet, es gäbe überhaupt keine antijüdische, antisemitische Tradition irgendwie historisch im Islam. Das ist steht einfach Quatsch, das ist einfach eine Lüge, wenn man das so behauptet. Diese antijüdische, antisemitische Tradition im Islam ist eine andere, war von anderer Qualität und auch Quantität als dieser christliche, traditionelle Antisemitismus, wie man aus Europa kennt. Also letzterer war viel schlimmer, hat zu viel mehr Opfern geführt, vielen Jahrzehnten, vor allem des 19. Jahrhunderts, gerade in Osteuropa, waren Pogrome stehen aber an der Tagesordnung. Das war nicht, was mal passiert ist, sondern es war an der Tagesordnung. Im Mittelalter, die Tradition des christlichen Antisemitismus war extrem weit verbreitet und so. Es gab nichts qualitativ und quantitativ Vergleichbares in der islamischen Welt, aber natürlich trotzdem gibt es diese antijüdische, islamische Tradition des Antisemitismus. In dem verbilligt zu werbenden Sammelband Fight of the Unification gibt es einen natürlich sehr guten Beitrag von Florian Markel, der genau auch über diese frühe Tradition des islamischen Antisemitismus schreibt und den auch im Vergleich quasi zur Tradition des christlichen traditionellen Antisemitismus darstellt. Ich verweise da einfach nur drauf und führe das nicht weiter aus. Vielleicht interessanter für die heutige Debatte, für die aktuelle Debatte ist, dass wer ist wichtig quasi, wenn man über den modernen islamischen Antisemitismus im 20. Jahrhundert redet? Wenn man noch reden kann. Ganz zentral, und das ist natürlich sehr aktuell, ist dafür, für diese Entwicklung, für die Entstehung des islamischen Antisemitismus in seiner modernen Form, ist die ägyptische Muslimbrüderschaft. Ja, eine Organisation, die bis vor einem Jahr wahrscheinlich irgendwie nur sogenannte Experten kannten, inzwischen durch die Umbrüche in der arabischen Welt, vor allem in Ägypten, sind die so ein bisschen bekannter geworden. Die stehen quasi an der Wiege des Beginns des modernen islamischen Antisemitismus. Die sind 1928 gegründet worden von ihrem Vordenker Hassan al-Banna. Und das Programm der Muslimbrüder ist schlicht und einfach eines, was erstens auf einen islamischen Weltherrschaftsanspruch hinauszielt. Das ist bei Hassan al-Banna vollkommen klar, dass dieses Programm, das er formuliert, nichts ist, was nur für Ägypten oder die arabische Welt oder irgendwie so etwas gedacht ist, sondern das ist ein Weltherrschaftsanspruch des Islams, der dort gestellt wird. Und umgesetzt werden soll er durch den Dschihad. Und der Dschihad in diesem Sinne heißt nicht irgendwie innere Anstrengung oder so, wie einem so Islam-Apologeten gerne manchmal erklären, sondern das heißt bewaffneter Kampf, insbesondere gegen all jene Feinde dieses islamischen Herrschaftsanspruchs, der in den Augen dieser Leute, insbesondere von Hassan al-Banna, stehen einfach Juden und Jüdinnen sind. Und das war nicht einfach eine Ideologie, sondern das ist etwas, was sie sofort nach ihrer Gründung versucht haben, in die Tat umzusetzen. Ja, die haben dann mehrfach das jüdische Viertel von Kairo niedergebrannt und solche Sachen, haben sich gleichzeitig natürlich gegen alle Erscheinungsformen der Moderne gewendet. Ja, die haben Kinos angegriffen, und solche Sachen, also alles, was Spaß macht, sozusagen, was das Leben in dieser, wie gesagt, schlechten Gesellschaft und Welt irgendwie noch halbwegs erträglich macht, dagegen richten sich islamische Antisemiten bekanntlich. Neben Hassan al-Banna, der wahrscheinlich wichtigste Ideologe, auch bis heute wichtigste Ideologe dieses islamischen antisemitischen Dschihadismus, ist Said Qutb. Der ist wichtig für die Muslimbrüder, weil er selber aus ihnen kommt und seine Schriften bis heute bei der Muslimbrüderschaft, die eben inzwischen nicht nur in Ägypten, sondern in fast allen arabischen Ländern existiert, nach wie vor ein zentraler Ideologe ist. Er ist wichtig für Gruppen wie Al-Qaida, die sich dezidiert auf ihn berufen in ihren Kommandoerklärungen. Er ist aber zum Beispiel auch, das sind ja alles sunnitische Gruppierungen, für den schiitischen Islam, wie er im Iran seit 30 Jahren nicht irgendwie eine kleine Sekte ist, sondern an der Macht ist, also diesen Staat beherrscht, zentral. Der heutige oberste geistliche Führer im Iran, Ali Khamenei, also der Nachfolger von Ruhollah Khomeini, hat Said Qutb übersetzt, ja, also aus dem Arabischen ins Persische. Dieser Said Qutb, um das nur zu verdeutlichen, worum es da geht, hat ein Essay verfasst, ein Klassiker sozusagen, 1950, indem er in dankenswerter Klarheit und ohne jegliche antizionistische Phrasiologie, also der tut gar nicht so, als wenn es irgendwie um Israel gehen würde, schlicht und einfach den Hauptfeind markiert. Der Titel dieses Essays lautet schlicht und einfach: Unser Kampf mit den Juden. Ja? Und so geht das dann auf knapp 80 Seiten auch dahin, genauso wie das in dem Titel angedeutet ist. Nicht nur historisch, sondern auch für die aktuelle Situation von ausgesprochener Wichtigkeit ist natürlich jemand wie Amin el-Husseini, der ehemalige Mufti von Jerusalem, bis vor ein paar Jahren in Deutschland völlig unbekannt. In Israel kennt ihn jedes Schulkind. Mittlerweile auch in der deutschen Diskussion etwas bekannter durch die sehr verdienstvollen Bücher von Matthias Künzel, von Küppers und Malmann und ein paar anderen. Dieser Mufti von Jerusalem war nicht irgendjemand, sondern das ist der Begründer der palästinensisch-arabischen Nationalbewegung, ja, auf den sich genau diese, und zwar nicht nur bei Hamas, sondern auch in der Fatah-Ausprägung, bis heute bezieht. Und an diesem Mann wird deutlich, dass diese palästinensische Nationalbewegung historisch, also der Flügel, der sich durchgesetzt hat, das war nämlich der von Amin el-Husseini, von einem rabiaten Vernichtungsantisemitismus geprägt war. Es wird ja gerne irgendwie dann so behauptet, selbst von Leuten, die so einiges über Antisemitismus im ideologischen Sinne begriffen haben, solange sie über Europa und Deutschland reden, von den gleichen Leuten wird dann, wenn es dann plötzlich um die arabisch-islamische Welt behauptet, ja, da sei das was anderes, also da würde es ja in Wirklichkeit um den Nahostkonflikt und um Israel gehen. Um das mal zu dementieren, will ich nur, obwohl einem das immer sehr widerstrebt, von solchen Leuten irgendwie Zitate vorzulesen, ein recht eindrückliches Zitat von dem Begründer der palästinensischen Nationalbewegung vorlesen, also dem Mufti von Jerusalem, der 1943, also in der Zeit, wo die Deutschen sich gerade anschickten, zur sogenannten Endlösung nun wirklich zu schreiten oder beziehungsweise bereits dabei waren, den Massenmord in die Tat umzusetzen. Da erklärt Amin el-Husseini, der übrigens dann auch nach Nazi-Deutschland gereist ist, dort Vernichtungslager inspiziert hat, eigene muslimische SS-Divisionen aufgestellt hat und so weiter und so fort. Der wurde nachher übrigens auch als Kriegsverbrecher gesucht, ist allerdings nie verurteilt worden, sondern ist halt nach dem Osten zurückgekehrt und hat dort sein Unwesen weitergetrieben und maßgeblich dazu beigetragen, dass der Nahostkonflikt heute so ausschaut, wie er ausschaut. Der hat 1943 in einer Rede erklärt: Der übermäßige Egoismus, der im Charakter der Juden liegt, verursacht ihnen Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Durch diese Charaktereigenschaften sind sie nicht fähig, jemandem die Treue zu halten und können sich nicht mit irgendeiner anderen Nation vermischen, sondern leben wie Schmarotzer unter den Völkern, saugen ihr Blut aus, unterschlagen ihre Güter, verderben ihre Sitten. Dieses Volk, welches die Welt seit Alters her geplagt hat, ist ein Feind der Araber und des Islams seit dessen Bestehen. Deutschland kämpft auch gegen den gemeinsamen Feind, der die Araber und Mohammedaner in ihren verschiedenen Ländern unterdrückte. Es, also Deutschland, hat die Juden genau erkannt und sich entschlossen, für die jüdische Gefahr eine, 1943 schreibt er das, ja, für die jüdische Gefahr eine endgültige Lösung zu finden, die ihr Unheil in der Welt beilegen wird. Soweit also der Begründer der palästinensischen Nationalbewegung. Dieser rabiate, auf Vernichtung zielende Antisemitismus ist bis heute eines der wesentlichen Bestandteile der dschihadistischen Ideologie und ihrer massenmörderischen Praxis, die man so als theoretisches Projekt eben auch in diesem Begriff des Umma-Sozialismus, wie ich das einleitend gesagt habe, fassen könnte. Die Hamas etwa, um das noch ein bisschen weiter zu illustrieren anhand von anderen Beispielen, also die Hamas, die der palästinensische Ableger der Muslimbrüderschaft ist, verweist in ihrer Charta, also in ihrem bis heute gültigen Parteiprogramm, ganz explizit auf die Protokolle der Weisung von Zion und ruft ganz offen zum Judenmord auf. Al-Qaida, ist nicht sonderlich überraschend, hat eben nicht nur das antisemitische Massaker von 9-11 verübt, sondern hat, kann man sogar in so ansonsten nicht besonders kritischen Zeitungen wie im Spiegel nachlesen, ursprünglich die Ermordung von 500.000 Juden und Jüdinnen in Brooklyn geplant. Und in Ländern wie dem bereits erwähnten Iran, ist der Antisemitismus seit gut 30 Jahren schlicht einfach Regierungspolitik. Und zwar keineswegs nur bei Figuren wie Ahmadinejad, sondern selbstverständlich auch bei den in Deutschland und Europa immer so hofierten sogenannten Reformern und Moderaten in Teheran. Und abschließend würde ich genau dazu gerne noch ein bisschen etwas sagen, weil ich glaube, wenn man wirklich über eine aktuelle Gefahr einer Art negativen Aufhebung des Kapitals redet, der sich in antisemitischen Massenmord äußern würde, dann muss man über das iranische Regime, seine Ideologie und seine Politik der letzten Jahre zumindest ein paar Worte verlieren. Ich werde versuchen, das ganz entgegen meiner Art sehr abzukürzen. Wie gesagt, es gibt 2 Sammelbände zum Iran dort und ich habe schon erwähnt, dass es die vergünstigt zu erwerben gibt. Der Revolutionsführer Khomeini, also jener, der die Revolution von 79 angeführt hat und dann bis zu seinem Tode, ich glaube 89, also befehligt hat, rief nicht nur unablässlich zur Zerstörung des jüdischen Staates auf, sondern predigte auch einen ganz klassischen Antijudaismus. Sein Werk beispielsweise, das Islamische Regiment, das liest sich passagenweise wirklich wie Auszüge aus Mein Kampf. Also zum Beispiel, wenn es dort heißt, es ist, ich zitiere diese Sachen nur, weil ich meine, über den nationalsozialistischen Antisemitismus, da muss man niemandem groß was illustrieren oder so, das lernt man inzwischen in der Schule, da weiß jeder Bescheid. Die Sachen sind, denke ich, nach wie vor relativ unbekannt und irgendwie glaubt dann das immer keiner. Ne? Und darum, um auch die Deutlichkeit von dem ein bisschen zu illustrieren, doch ein paar, wenn sie auch sehr eklig sind, ein paar Zitate. Bei Khomeini heißt es zum Beispiel, es ist unsere Pflicht, die Machenschaft der Juden zu enthüllen und es laut in die Welt zu schreien, bis die Menschen verstehen, dass sich die Juden und ihre ausländischen Hintermänner gegen den Islam verschworen haben, um den Juden der Weg zur Weltherrschaft zu ebnen. Keinem der iranischen Politiker oder Kleriker und auch nicht ihren Verbündeten im Libanon mit der Hezbollah oder in den palästinensischen Gebieten, also mit der Hamas, geht es seitdem um einen irgendein gearteten Kompromiss, Ausgleich oder sonst etwas mit Israel, auch wenn die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Rundschau das permanent behaupten, sondern es geht ihnen erklärterweise, ja, das ist überhaupt kein Geheimnis im Iran, sondern erklärterweise um die Vernichtung und Auslöschung des jüdischen Staates. Ja, also diese Leute würden sich auch an der Existenz eines jüdischen Staates im Nahen Osten stören, wenn die sich, weiß ich nicht, auf dem Strand von Tel Aviv zurückziehen würden und dann sozusagen alle anderen Gebiete geben wir auf. Auch das wäre für dieses iranische Regime selbstverständlich nicht akzeptabel. Der Nachfolger von Khomeini, der bereits erwähnte Ali Khamenei, der heute also der eigentlich starke Mann, der entscheidende Mann im Iran ist, das ist nicht Präsident Ahmadinejad, sondern eben der oberste geistliche Führer, hat das einmal sehr schön und deutlich auf den Punkt gebracht, als er bei der Demonstration bei einem sogenannten Al-Quds-Tag, also dem jährlich stattfindenden Jerusalem-Tag, wo zur Befreiung Jerusalems aufgerufen wird, von wem wohl. Dort sagte er unmissverständlich, es gibt nur eine Lösung für das Nahostproblem, die Vernichtung und Zerstörung des jüdischen Staates. Wie gesagt, theoretisch könnte man das vielleicht in so etwas wie einem Begriff des Umma-Sozialismus fassen, für den auch dieses iranische Regime in gewisser Weise steht. Das ist ein Begriff, der sowohl in Anlehnung, aber eben durchaus auch in Abgrenzung der Dschihadisten zu ihrem nationalsozialistischen Vorbild versucht deutlich zu machen und zu signalisieren. Er fasst die autoritär-wohlfahrtsstaatlichen Elemente dieser islamistischen Ideologie mit ihrer Almosenökonomie, ihrer Gemeinwohlverpflichtung und natürlich auch dem Ressentiment gegen Spekulation und Zins. Und er verweist auf die schon erwähnte Umma eben als antinationales Projekt einer Gemeinschaft aller Muslime. Dementsprechend geht es zum Beispiel auch der iranischen Führung nicht einfach alleine um die Indienstnahme eines Staatsvolkes, also etwas, was auch die normalen bürgerlich-demokratisch-westlichen Souveräne natürlich machen, ja, Indienstnahme eines Staatsvolkes für die eigenen Zwecke, sondern, wie schon Khomeini 1979 formulierte, um die Konstitution einer, Zitat Khomeini, Gemeinschaft, die das Märtyrertum begrüßt. Und das ist nun wirklich eine Formulierung, besser kann man eigentlich auch die deutsche Volksgemeinschaft kaum auf den Punkt bringen. Ja? Eine Gemeinschaft, die das Märtyrertum, die das Opfer begrüßt. Auch wenn sich diese ganzen präfaschistischen Sachen aus Europa, aus Deutschland ankommen, Ernst Jünger und solche Leute, es geht um die Konstitution einer Opfergemeinschaft. Ja? Das ist diese Todesverachtung, die auch in den ganzen Nazi-Schriften irgendwie zum Ausdruck kommt, das findet sich heute dann eben in diesem, zum Beispiel auch in diesem Al-Qaida-Slogan wieder, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Ja? Das war auch der Schlachtruf der spanischen Faschisten zum Beispiel. Ja? Also diese Todesverherrlichung, gerade zur Todessehnsucht, die darin zum Ausdruck kommt, ist durchaus eine Gemeinsamkeit. Die Feindbestimmung des iranischen Regimes ähnelt durchaus jener des Nationalsozialismus mit seinem Hass auf Bolschewismus einerseits und westliche Plutokratien andererseits und natürlich auch das Judentum. Das Ziel dieses iranischen Regimes ist eine formierte Gesellschaft, in der auf individuelle Freiheit und ökonomischen Wohlstand bereitwillig verzichtet werden soll, Auch das beim Nationalsozialismus natürlich so. Das war also vor allem dann in der Zeit des Krieges, den Leuten ging es ja ziemlich beschissen. Ja? Das war ja nicht so wahnsinnig viel mit Sozialpolitik und irgendwie ökonomischen Vorteilen oder so, sondern man ist halt auch schon gekarrt worden und in der Regel verreckt. Ja? Also von irgendwie Wahrnehmung des eigenen Interesses war da ja nicht besonders viel zu spüren. Und auch da, also auch in der iranischen Gesellschaft, soll sowohl auf individuelle Freiheit als auch ökonomischen Wohlstand bereitwillig verzichtet werden, um dem nationalen Ziel der Einigung der islamischen Umma unter schiitischen Vorzeichen und natürlich der Vernichtung des jüdischen Staates zu dienen. Diese Brandreden von Ahmadinejad, durch die das dann auch in der internationalen Öffentlichkeit endlich mal ein bisschen stärker ins Bewusstsein getreten sind, also beispielsweise die Rede auf dieser großartigen Konferenz Eine Welt ohne Zionismus, ja, die dort stattgefunden hat, die sind jeweils nur ein Ausdruck davon. Die Gefährlichkeit dieses Regimes im Iran und der Grund, warum ich das hier abschließend erwähne, wenn ich über die Aktualität einer negativen Aufhebung des Kapitals rede, ist, dass die Gefährlichkeit dieses Regimes aus einer ganz spezifischen Kombination resultiert, die so tatsächlich nur für das iranische Regime charakteristisch ist. Es gibt haufenweise andere grauenhafte Regime und so, ja. Und das ist eine Kombination aus einer Ideologie von einem apokalyptischen Märtyrertum, diesem sogenannten auch dem Mahdi-Glauben im Iran, einem rigiden Antisemitismus und das ist das Entscheidende, dem Streben nach der Technologie der Massenvernichtung. Ja? Also schlicht und einfach das iranische Nuklear- und Raketenprogramm. Ganz offensichtlich ist es eine Situation, seit mehreren Jahren schon, dass dieses Regime, was seit 30 Jahren ganz staatsoffiziell, ja, da geht es nicht um irgendwelche Übersetzungsfehler oder um so einen Quatsch, sondern ganz staatsoffiziell dem jüdischen Staat die Vernichtung androht, dass dieses Regime sich auch versucht, die Mittel zu beschaffen, mit der es in der Lage wäre, diese Vernichtungsdrohungen und Fantasien auch in die Tat umzusetzen. Und das ist was Neues, das ist was anderes. Israel existiert seit 60 Jahren mit diesen Vernichtungsdrohungen. Nur ist es was anderes, wenn jemand, der diese Drohung ausstößt, plötzlich auch in der Lage wäre, quasi auf Knopfdruck das in die Tat umzusetzen. Und jetzt könnte man noch sehr viel darüber reden, was das alles mit Österreich und Deutschland zu tun hat und warum das eigentlich so ist, dass gerade die postnationalsozialistischen Staaten, also Österreich und Deutschland, also der, wie es in der Bundesrepublik heißt, der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, bis heute einer der wichtigsten und größten Unterstützer dieses iranischen Regimes ist, mit einem Handelsvolumen von jährlich ungefähr 4 Milliarden Euro, ja, was irgendwie nicht wirklich Peanuts ist. Warum also gerade deutsche und österreichische Firmen irgendwie genau dieses, die Projekte dieses iranischen Regimes und damit auch das iranische Nuklearprogramm finanzieren. Aber ich höre an der Stelle einfach mal auf zu reden, weil ich bin mir sicher, es gibt eh genügend Nachfragen, kontroverse Diskussionsbeiträge und alles mögliche andere. Und ich danke herzlich für die geduldige Aufmerksamkeit. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, irgendwie mit Päuschen von mir. Mir ist es aber lieber, wenn wir gleich weitermachen, weil sonst überkommt mich die Müdigkeit. Ja, gibt es Nachfragen, Einwände, Chorreferate? Ja. Ich habe eine Frage. Also, wir haben über die Hamas gesprochen, aber das gilt nicht für die Fatah. Also, was Sie für die Hamas gesagt haben, gilt nicht für die Fatah. Also, mit dem Auslöschen der Juden. Da müssen wir lange drüber diskutieren. Es ist, der deutliche Unterschied ist natürlich der, dass die Hamas ein Parteiprogramm hat, wo das genau so drinsteht. Ja, also da werden gewisse, das ist glaube ich nicht aus dem Koran, sondern es ist aus den Hadithen, also aus traditionellen islamischen Schriften, werden Sachen zitiert, also die ganz, wo ganz offen zum Judenmord aufgerufen wird. Und die Hamas sagt bis heute, und zwar in all ihren Flügeln, weil dann die Liberalen, gerade die linksliberalen europäischen Medien, lieben ja diese Spielchen, irgendwelche moderaten Fraktionen in der Hamas zu entdecken und so, ja. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Fraktionen, aber die streiten sich immer nur darum, wie kann man die Ziele am besten umsetzen. Über die Ziele streiten sie nicht. Und zu diesen Zielen gehört erklärtermaßen, und zwar bis heute, die Vernichtung des israelischen Staates. So, machen sie auch kein Geheimnis draus, das sagen sie jedem Reporter, der es hören will, ins Mikrofon. Das ist bei der Fatah anders. Die Fatah hat bis Ende der 80er Jahre klipp und klar die Vernichtung Israels gefordert. Also die wollten bis dahin keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern es war bis Ende der 80er Jahre auch bei der Fatah offizielles Parteiprogramm. Das sollte man sich durch nochmal in Erinnerung rufen, weil das war bereits die Zeit, in der Politiker wie der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky, aber auch viele deutsche Politiker die Fatah auf globaler Ebene hoffähig gemacht haben. Also wo sie die Fatah als und Arafat als legitimen Verhandlungspartner anerkannt haben, zu einer Zeit, wo die klipp und klar zur Zerstörung und Vernichtung Israels aufgerufen haben. Das ist bei der Fatah inzwischen anders, vor allem seitdem Arafat irgendwie das Zeitliche gesegnet hat. ist natürlich eine Mäßigung bei der Fatah zu sehen. Sie haben aus ihrem Parteiprogramm gewisse Passagen entfernt. Es ist auch in Israel sehr umstritten, ob das wirklich bedeutet, dass die Fatah komplett von diesem Ziel abgegangen ist. Also unter Arafat, ja, meiner Einschätzung, sind sie das in Wirklichkeit nicht. Ja? Da war, Arafat hat das sehr gut beherrscht, dieses Spiel den westlichen Medien auf Englisch irgendwie freundliche, nette Interviews zu geben und zu erklären, dass unter gewissen Bedingungen man bereit wäre, eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren, wenn und so und so fort. Und zwei Stunden später hat er auf Arabisch irgendwie eine Rede gehalten, wo er die Shahids, die Suicide Bombers, die eben nicht nur von den Islamisten, von der Hamas, vom Islamic Dschihad nach Israel geschickt worden, um auf dem Gemüsemarkt in Tel Aviv möglichst viele Juden in die Luft zu fetzen, in der Luft zu zerfetzen, sondern eben auch von den Al-Aqsa-Brigaden, den Tanzim-Milizen, also den bewaffneten Milizen der Fatah, ebenfalls fast zeitweise so 2003, glaube ich, sogar noch im stärkeren Ausmaß durchgeführt worden, diesen Massaker. Nachdem er den westlichen Medien irgendwelche tollen Interviews auf Englisch gegeben hat, hat Arafat genau diese Shahids, diese Märtyrer, über den grünen Klee gelobt und hat die als positives Beispiel für die palästinensische Jugend dargestellt. Es war die Fatah, die bis heute für die Inhalte der palästinensischen Schulbücher verantwortlich ist und in denen, die wissen, mit ihren Steuergeldern, solange ihr Steuern zahlt, finanziert werden, nämlich aus EU-Geldern, stand bis vor kurzem, dass Juden von Affen und Schweinen abstammen. Ja? Also ganz traditioneller, islamischer, übler Antisemitismus. Und da muss man sich dann nicht wundern, dass, ich meine, kein palästinensisches Kind kommt auf die Welt und ist irgendwie Antisemit. Ja? Also die kommen auf die Welt und wollen irgendwie ein schönes Leben haben und so und interessieren sich weder für Israel noch für Juden. Und dann lernen sie aber so mit als erstes, dass ihre Nachbarn von Affen und Schweinen abstammen. Naja, dass sich da irgendwie der Antisemitismus als ein Problem in der palästinensischen Gesellschaft darstellt, ist nicht besonders überraschend. Und dafür ist die Fatah verantwortlich. Die Fatah ist auch dafür verantwortlich, dass in den Moscheen der Westbank das gepredigt wird, was halt gepredigt wird. Und das wird auch in den Radiostationen und den Fernsehsendern der Fatah übertragen. Und das sind oft ganz üble antisemitische Hetzreden, die sich überhaupt nicht von dem unterscheiden, was die Hamas, was der Islamic Dschihad und die anderen, wie Gerhard Schalt das einmal sehr schön genannt hat, NGOs der Vernichtung, so predigen. Und okay, wenn wir jetzt über, das wäre eine andere Veranstaltung, jetzt konkret über die Situation im Nahostkonflikt reden würden und so, natürlich ist das so, dass Israel versucht, mit der Fatah irgendwie eine Form von Frieden oder so, ist ein viel zu großes Wort, aber irgendeine Form von Ausgleich, Kompromiss, sagen wir mal einfach Minimierung der Gewalt für eine möglichst lange Zeit hinzubekommen, weil man da irgendwie sieht, okay, das, also im Prinzip geht man davon aus, ja, eigentlich sind das auch Antisemiten, aber welche, mit denen wir vielleicht einen Deal machen können, so ungefähr. Und mit den islamischen, den islamistischen Antisemiten kann man das nicht machen und wird man auch nicht machen, auch wenn Europa Israel noch so sehr drängt und nötigt, auch mit Gruppierungen wie der Hamas zu verhandeln. Da vielleicht doch gleich noch, auch wenn das jetzt gar nicht die Frage war, aber weil ich gerade gemeint, man müsste noch viel dazu sagen, was Deutschland damit zu tun hat. Man muss sich, also weil auch irgendwie die nächste Hamas-Soli-Flotte gerade wieder ansteht im nächsten Monat, ja, wo ganz sicher wieder so ein paar deutsche Vorzeigepolitiker wie Norman Pecht, der ja irgendwie auf dieser Uni letztens wieder mal seine Theorien zum Besten geben konnte, vermutlich wieder sich beteiligen werden oder zumindest irgendwie propagandistische Schützenhilfe für leisten werden. Nachdem das im letzten Jahr passiert ist, also nachdem eine Hamas-Solidaritätsflotte von einer globalen Internationale aus islamischen Dschihadisten durchgedrehten linken und türkischen Faschisten versucht hat, in einer Propagandaaktion gegen Israel die völlig richtige und notwendige Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, hat die Bundesrepublik Deutschland nicht das verurteilt, dass zum Beispiel der EU-Beitrittsanwärter Türkei, das NATO-Mitglied Türkei, das offensichtlich von staatlicher Seite sogar unterstützt hat, ja, und diese Schiffe nicht daran gehindert hat, Schiffen einfach auszulaufen, das wäre nämlich richtig gewesen, sondern der Deutsche Bundestag hat eine einstimmige, also von allen Parteien und allen Abgeordneten mitgetragene Erklärung verabschiedet, wo Israel kompromisslos und zur bedingungslosen Aufhebung der Blockade des Gazastreifens aufgefordert wurde. Also wenn es um Israel geht, kennt man in Deutschland keine Parteien mehr. Ja? Und deshalb, ihr müsst euch mal die Protokolle dieser Bundestagsdebatte durchlesen. Da loben sich Linkspartei und CSU gegenseitig. Ne? Dass sie das beide geschafft haben, über den eigenen Schatten zu springen und mit dem jeweils anderen eine gemeinsame Erklärung zu verabschieden. Wenn man also will, dass man in Deutschland keine Parteien mehr kennt, muss man über den jüdischen Staat reden. So funktioniert das. Ja? Und das wäre eine totale Katastrophe, wenn Israel die Blockade des Gazastreifens aufheben würde, weil die existiert ja nun nicht, weil die Israelis das so lustig finden, irgendwie da eine Blockade aufrechtzuerhalten, sondern die existiert deswegen, weil wenn die nicht existiert, die Hamas sich in kürzester Zeit genau in das Gleiche verwandelt wie die Hisbollah im Libanon, nämlich eine waffenstarrende Miliz, die nicht irgendwie nur tausende Raketen auf Israel schießt, was sie in den letzten Jahren sowieso schon gemacht hat, sondern tausende sehr zielgenaue Raketen auf Israel schießen könnte, die sie nämlich unter anderem durch das iranische Regime geliefert bekämen, genauso wie das bei der Hisbollah stattfindet. Ja, und deswegen ist es ein Ausdruck des aktuellen Antisemitismus in Deutschland, so ein Allparteienbeschluss in der Bundesrepublik Deutschland, der völlig unverschämterweise meint, dem Staat Israel in dieser Frage irgendwelche Vorschriften machen zu können. Jetzt gibt es sicher eine Kontroverse, oder? Nein, das ist eigentlich alles ganz ziemlich verwirrend. Die Veranstaltung findet ja auch statt im Zuge dieses Nazi-Aufmarsches. Klassische Nazis, also Glatzenträger stellen sich ja vor und so. Und es gibt ja aber einfach irgendwie eine Verschiebung. Also ich meine, die NPD macht zum einen damit Werbung, irgendwie einen Schuss, habe ich mal gesehen, so Plakate vor ein paar Jahren, dass halt so dann Kopftuchträger, die rausgeschickt werden. Ne, also da ein islamisches Feindbild. Andererseits zeigt sich jetzt so Fred Wilders in Holland und so solche Leute, die sind ja auch massiv pro-israelisch und ganz anti-arabisch in dieser Hinsicht. So. Und ich meine, das eigentlich ist doch sozusagen dieses, die Leute, die rechts, stark rechts denken, Leute sind doch eigentlich, ja, sind die überhaupt noch so antisemitisch? Das ist jetzt die Frage. Also ich meine, es ging jetzt um den historischen Antisemitismus und um den islamischen Antisemitismus. Hm. Aber wo finden sich dann überhaupt noch die NPD-Leute ein? So. Ja, die NPD-Leute sind da, also da muss man wirklich unterscheiden zwischen der NPD und Gerd Wilders. Ja? Gerd Wilders ist eine wahrlich unsympathische Figur, ja? Aber das ist natürlich kein Nazi und auch kein Faschist, der ist übrigens auch nicht anti-arabisch. Also das stimmt tatsächlich, er ist strikt anti-islamisch und formuliert das in einer extrem unangenehmen und oft auch ressentimenthaften Art und Weise. Aber von seinem Selbstverständnis her, da würde das natürlich zurückweisen. Und ich denke sogar zu Recht, wenn man ihm sagt, ja, er sei anti-arabisch. Mit Arabern habe ich keine Probleme. Das Problem ist, wenn die versuchen, ihre radikalen Spielarten des Islams auszuleben. Und deswegen ist es völlig konsequent, dass Gerd Wilders auch, und also das ist eher begrüßenswert, dezidiert pro-israelisch ist. Ja, warum soll er nicht, wie gesagt, das ist weder ein Faschist noch ein Nazi, das ist ein rechter, rechtsliberaler Politiker in Wirklichkeit, weil in vielen anderen Fragen vertritt er eine Art liberale Vorstellung, auch bei Wirtschaftspolitik und so, die ich auch alle falsch finde, aber das muss man ja zumindest zur Kenntnis nehmen. Insofern ist das eigentlich naheliegend, dass er pro-israelisch ist. Und genauso naheliegend ist, dass die NPD das überhaupt nicht ist. Ja, die NPD und übrigens auch große Teile der FPÖ in Österreich, wobei das bei der nochmal anders ist und interessant ist, kriegen ja wirklich das Kunststück hin, dass sie einerseits das machen, was sie gerade beschrieben haben, also ein, ich würde nicht sagen, dass es ein anti-islamisches Feindbild ist, sondern das ist ein, ihr Hass auf Ausländer und ihr Rassismus äußert sich im Augenblick besonders stark in der Agitation gegen hier lebende Moslems, so, ja. Das ist ein relativ frei flottierendes Ressentiment und Feindbild, was da existiert. Also in Österreich zum Beispiel waren das vor ein paar Jahren noch die, um die Sprache der FPÖ zu verwenden, die Drogenneger, so, ja. Da ging es überhaupt nicht um Islam, da ging es halt um die Leute, wo man sein Heroin kauft und so, und das waren halt relativ oft irgendwie Leute aus Nigeria oder so. Und das hat sich dann sehr schnell gewandelt. Und stimmt, im Augenblick hetzen die sehr stark gegen Moslems, die hier in Europa leben, aber gleichzeitig betonen sie, und zwar durchaus zu Recht, denke ich, dass sie nicht anti-islamisch sind. Der Islam soll nur dort sein, wo er hingehört. Das heißt, wenn sie die größten Elogen auf Ahmadinejad finden sich in der deutschen Stimme, in der Parteizeitung der NPD und in zur Zeit, also der FPÖ nahestehenden Zeitung. Andreas Mölzer, ein wichtiger Ideologe der FPÖ, Europaabgeordneter und auch wirklich ein Vordenker der europäischen Rechten, also nicht nur für Österreich wichtig, der ist bei zur Zeit, Mitherausgeber, weiß nicht, aber ganz wichtig bei dieser Zeitung, die haben T-Shirts mit dem Aufdrucken mit Zitaten von Ahmadinejad vertrieben. Ja, das ist ein Held der globalen Holocaust-Leugner-Szene. Und das ist auch naheliegend, weil das ist dieses Feindbild verbindet die ja. Also das anti-westliche Ressentiment, der strikte Antiliberalismus, der Hass auf die USA und insbesondere natürlich der Hass auf den jüdischen Staat. Das sind ja ganz klare, das sind nicht nur Schnittmengen, das sind die schlicht und einfach eine Meinung. Um den Werbeblock gleich nochmal aufzunehmen, in diesem Buch Iran im Weltsystem gibt es von einem Freund und Genossen von mir, von Herbert Schiedl, genau darüber einen Beitrag. Ja? Also warum Ahmadinejad, warum das iranische Regime quasi zu den Heroen der Hardcore-Rechten, der Hardcore-Neonazis in Europa aufgestiegen ist und warum sie den vergöttern. die haben in dieser, das ist ja, die haben ja ein, sozusagen ein ethnopluralistisches Weltbild. Und das heißt, solange der Islam dort bleibt, um in ihrer Sprache zu bleiben, wo er hingehört, nämlich hinter dem Mittelmeer, ist das völlig okay. Dann ist das eine authentische Kultur, die man zu achten und zu respektieren hat. So. Gleichzeitig ist man auch so ein bisschen fast neidisch auf die, weil man selber ist ja nicht besonders erfolgreich. Also zumindest hier in Österreich ist das anders. Da hat die FPÖ im Augenblick bei Umfragen über 30%. Huhu. In Deutschland, ich meine, natürlich sind Neonazis hier ein Problem und man muss sie mit allen Mitteln irgendwie in die Schranken weisen und so weiter und so fort, aber die sind ja doch irgendwie sehr anachronistisch und dementsprechend auch eher erfolglos im gesamtgesellschaftlichen Maßstab gesehen. Insofern ist das auch mal so ein bisschen fast so eine Art komische Ablenkung, wenn die Linken sich so völlig darauf konzentrieren und dann immer ganz genau wissen, wie jeder Neonazi in der Stadt heißt und wo er wohnt und was weiß ich, aber zum Beispiel sich überhaupt nicht dafür interessieren, wenn Verbündete des iranischen Regimes in Deutschland sehr frei agieren. Ja? Weiß nicht, sowas wie das Portal Muslimmarkt, ja? Eine der wichtigsten islamistischen Internetseiten im deutschsprachigen Raum, wird von zwei bekennenden Khomeini-Bewunderern betrieben, den Brüdern Özegus, ja? In der, weiß nicht, wie weit Delmenhorst von hier entfernt ist, aber da sitzen die so, ja. Das ist, wenn man da, die sind ja öfters auch mal im Fernsehen, werden interviewt und im Hintergrund im Büro sieht man immer die beiden Bilder von Khomeini und von Khamenei. Ja? Also von zwei deklarierten Antisemiten und Holocaust-Leugnern. Und da geht es nicht um so ein paar irgendwie Neonazis, sondern da geht es um eine Regierung, die seit 30 Jahren ein Land regiert, das über massive Ressourcen verfügt, Erdgasreichtum, Erdölreichtum, das nicht nur ein Nuklearprogramm betreibt, sondern eine starke konventionelle Armee hat. Also das ist wirklich eine Gefahr. Ja? Und, weil ich gerade schon beim Rummeckern bin, so einem Islamistenportal von Leuten, die sich übrigens selber, Zitat Özegus Bruder, als fundamentalistische Islamisten bezeichnen, also die auch keinen Hehl daraus machen, geben die Heroen der akademischen Antisemitismusforschung, nämlich wie Wolfgang Benz, Interviews. Ja, und erklären denen, Zitat Wolfgang Benz, Antizionismus ist etwas völlig anderes als Antisemitismus. Die sagen denen auch noch genau das, was diese Leute zur Behübschung der iranischen Vernichtungsdrohung gegenüber Israel gerne hören möchten. So, ja. Das ist der Zustand der akademischen Antisemitismusforschung in Deutschland. Wolfgang Benz ist ja nicht irgendjemand, sondern das ist der langjährige Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung, also der wichtigsten akademischen Institution zur Erforschung des Antisemitismus im deutschsprachigen Raum. Der Mann hat eine ganze Karriere damit zugebracht, den Antisemitismus als ein Vorurteil zu verharmlosen. So, ja. Was dann natürlich auch vergleichbar ist mit allen möglichen anderen Vorurteilen. Und in den letzten Jahren ist sein Lieblings-Spleen halt, das ist auch einer der Gründe, warum der Muslimmarkt ihn dann interviewt, dass man die Islamophobie, ja, dass das irgendwie etwas Vergleichbares mit dem Antisemitismus sei und die Moslems eigentlich Juden von heute und dieser ganze sehr durchsichtige Blödsinn, den er dort erzählt. Ansonsten mit der, also weil Sie ja nicht nur nach den Neonazis und so gefragt haben, sondern allgemein der Rechten. Also in Deutschland ist das wirklich schwer zu beantworten, weil Sie sehen, es gibt so einen gemeinsamen Bundestagsbeschluss. Ne? Also ist jetzt die Linkspartei oder die CDU mehr anti-israelisch? Schwer zu sagen. Also historisch ist es natürlich so, dass eher die Konservativen, sei es aus ehrlicher Empathie oder sei es eher aus einem sehr strategischen Verhältnis heraus, relativ pro-israelisch waren. Und die Linke bekanntlich, das ist ja übrigens, das ist aber auch wichtig, also das vergisst man heute oft, die deutschsprachige Linke war bis zum Sechstagekrieg 1967 ausgesprochen pro-israelisch. Ja? Also da hatte man noch einen Begriff davon, dass man da über den Staat der Holocaust-Überlebenden redet. Ja? Dass es einfach einen guten Grund gibt, warum dieser Staat gegründet wurde. Und in Ausnahmefällen hat man sogar Sachen thematisiert, über die ich hier geredet habe. Es gibt aus den 50er und 60er Jahren ganz wenige Texte, wo zum Beispiel die Kooperation der arabischen Nationalbewegung mit den Nazis thematisiert wurde, wo auch thematisiert wird, dass viele der ehemaligen Nazis jetzt in Syrien und Ägypten sitzen und zum Beispiel während des Syrienkrieges oder dann eben auch noch im Sechstagekrieg irgendwie massiv antisemitische Hetze gegen Israel eben betreiben. Das kippt in der Linken, vor allem an der radikalen Linken, bekanntlich 1967, ne, wo plötzlich im Rahmen dieses vollkommen verqueren marxistisch-leninistisch-antiimperialistischen Weltbildes Israel plötzlich einfach nur darauf reduziert wird, der, wie heißt das dann, der Flugzeugträger des US-Imperialismus zu sein. So, ja. Ja. Also vorweg, ich bin seit über 20 Jahren Konkretleser. War nur mal so, damit man weiß, dann ist kein Rechter hier sitzt vielleicht. Bei der Rosa auch Rechte lesen konkret. Ja, genau. Und sollen sie auch. Ich war bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin und da war Professor Moshe Zuckermann von der Universität Tel Aviv, ja, und hat eine aus meiner Sicht recht gute Rede gehalten, die auch bei YouTube zu sehen ist. Und er kritisiert an der aktuellen Politik Israels die über 300.000 Siedler und beschreibt die als naja, nennt sie als Gefahr auch für den Staat Israel, in dem Sinne, dass sie natürlich eine ganz bestimmte Politik in diesem Lande durchsetzen. Und das ist ja auch die Frage. Also ich meine, ich bin natürlich pro Israel, aber ich bin nicht für die Besatzungs-, was diese Siedler da machen. Und da gibt es auch durchaus durchgeknallte religiöse Vögel bei diesen, die also ein Groß-Israel haben wollen, wie es in der Bibel steht und so weiter. Und hast du da eine Position zu diesem, zu dieser Siedlerbewegung, die also praktisch meint, wir müssten jetzt mal die Araber, also die in der Westbank rausschmeißen und so weiter? Das führt uns relativ weit weg von dem eigentlichen Thema und ich glaube auch, das ist natürlich eine Position dazu, aber ich glaube, dass sie ziemlich irrelevant ist, vor allem wenn wir hier in Braunschweig sitzen. Ist mir nicht so ganz klar, warte, ich versuche was dazu zu sagen. Ist mir wirklich nicht so ganz klar, warum man eigentlich jetzt gerade über die israelische Siedlungspolitik irgendwie reden sollte, wenn das Thema irgendwie sowas wie negative Aufwendung des Kapitals, islamischer Antisemitismus, Dschihadismus und so etwas ist. Allein, vermutlich wollten Sie nicht in diese Richtung, aber wenn man über Antisemitismus redet und man dann aber gleich eine Frage bekommt, so, naja, aber was ist denn jetzt mit der israelischen Politik, suggeriert man natürlich, dass der Antisemitismus letztendlich am Verhalten des israelischen Staates liegt. Und das ist schlicht und einfach falsch. Eine Kritik des Antisemitismus, eine der allerersten sozusagen Merksätze, könnte man was sagen, ja, den man damals so an die Tafel schreiben müsste, eine Kritik des Antisemitismus beschäftigt sich mit den Protagonisten des Antisemitismus und nicht mit seinen Opfern. Man kann den Antisemitismus nie und nimmer aus dem Verhalten von Juden und Jüdinnen erklären. Und man kann auch die geopolitische Reproduktion des Antisemitismus, also den Antizionismus, nie und nimmer aus dem konkreten Verhalten des Staates Israel erklären. Sowohl in dem, was Juden und Jüdinnen konkret machen, als auch in dem, was Israel konkret jeweils macht, beziehungsweise die jeweiligen Institutionen in Israel jeweils konkret machen, oder die einzelnen Regierungen, einzelne Politiker, das liefert Antisemiten einfach nur Material zur Illustrierung ihres Wahnsinns. Ja? Es ist das Wesen des Antisemitismus, dass er Juden und Jüdinnen in eine auswegslose Situation versetzt. Ja? Also im klassischen Antisemitismus kennt man das, dem reichen Juden wird halt sein Reichtum vorgeworfen, ne? Das ist halt der böse, die anderen aussaugende Spekulant. Dem armen Juden wirft man vor, dass er ein armer Schnorrer ist. Ja? Dem sexuell Aktiven wird vorgeworfen, er sei ein Verderber der deutschen Maid und so und Versetzung des Volkskörpers. Lass mich mal, ich sag gerne noch was zu Moshe Zuckermann. Um das noch ein bisschen weiter zu illustrieren, dem sexuell Aktiven wirft man die Verderbung des Volkskörpers vor, dem sexuell Nicht-Aktiven sagt man, er ist ein impotenter Schwächling. Man könnte das an mehreren Beispielen weitermachen. Und genau das Gleiche passiert mit Israel. Auch Israel wird in eine auswegslose Situation manövriert, um das nur an einem Beispiel deutlich zu machen. Wenn Israel sich als Besatzungsmacht im Gazastreifen aufhält mit seiner Armee und mit jüdischen Siedlern, dann sagt man, ja, es ist eine Besatzungsmacht. Wir besetzen irgendwie den Gazastreifen, das ist völkerrechtswidrig, das ist ganz böse. Besetzen ist sowieso ganz schlimm, das sind gerade die Deutschen, ne, die durch eine Besatzung eigentlich befreit wurden, finden Besetzen sowieso per se schlimm. Wenn Israel sich aber zurückzieht aus dem Gazastreifen, dann heißt es, ja, sie errichten das größte Gefängnis der Welt. Ja? Wenn Israel auf den massenhaften Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen entweder mit Sanktionen, mit einer Blockade oder auch mit militärischen Gegenschlägen reagiert, dann dreht es eine Gewaltspirale, führt ein, wenn man Norbert Blüm glauben darf, der war es, glaube ich, ein Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser und solche Sachen. Wenn Sie diesen Beschuss tatenlos hinnehmen, dann können Sie ihn am nächsten Tag in den arabischen und iranischen Zeitungen lesen. Das zionistische Regime, wie es dann immer heißt, ist ein wiederum impotenter Schwächling, der gar nicht in der Lage ist, seine eigenen Staatsbürger zu schützen. Das ist genau der gleiche Mechanismus. Es ist völlig egal, was Israel tut. Es wird von diesen Leuten immer angegriffen werden, weil es ein jüdischer Staat im Nahen Osten ist und der von diesen Leuten nicht akzeptiert wird. Unabhängig davon gibt es natürlich die realen Konfliktsituationen in diesem Nahostkonflikt und das ist alles wahnsinnig kompliziert. Und das ist kaum möglich und auch gar nicht sonderlich sinnvoll, wenn an der Uni Braunschweig jetzt eine Diskussion darüber anfängt. Es ist, man muss, wenn es dann um diese Siedlungen zum Beispiel geht, müsste man so viel dazu erstmal ausführen. Ja? Man müsste irgendwie erklären, dass es Siedlungen und Siedlungen gibt, dass die sehr unterschiedlich sind, dass natürlich nur eine relativ kleine Minderheit von den Siedlern übrigens auch so drauf ist, wie Sie das gerade beschrieben haben. man müsste erklären, dass natürlich die überwiegende Mehrheit der israelischen Bevölkerung ganz sicher bereit wäre, die größten Teile dieser sogenannten Siedlungen in der Westbank, was völkerrechtlich übrigens kein besetztes Gebiet ist, sondern ein umstrittenes Territorium ist, sollte man vielleicht auch mal erwähnen, das machen würden, dass es im Augenblick aber keinen wahnsinnigen Willen in der israelischen Gesellschaft, auch in der israelischen Linken, dazu gibt, weil man ja gesehen hat, was die letzten Male passiert ist, nachdem man besetzte Gebiete zurückgegeben hat oder nachdem man Gebiete, die irgendwie im Krieg erobert wurden oder so, nachdem man sie zurückgegeben hat. Nachdem sich die israelische Armee aus dem Südlibanon zurückgezogen hat, war das Ergebnis ja nicht irgendwie ein Frieden mit dem Libanon und ein Ausgleich mit der Hisbollah, sondern die Hisbollah hat das als Beleg dafür genommen, dass nur ihr Weg, nämlich der bewaffnete Kampf gegen Israel, dazu führt, Israel in die Knie zu zwingen. Das war mit eins der Fanale für die dann später ausbrechende oder besser gesagt vom Zaun gebrochene zweite Intifada. Das Ergebnis des vollständigen Rückzugs der israelischen Armee aus dem Gazastreifen, es gibt keinen einzigen israelischen, na doch, Gilad Shalit gibt es noch im Gazastreifen, also einen von der Hamas entführten und gefangen gehaltenen israelischen Soldaten, aber ansonsten eben keinen mehr. Das hat eben auch nicht dazu geführt, was große Teile der israelischen Gesellschaft gehofft haben, dass das von der palästinensischen Seite als eine Art Entgegenkommen und Kompromissangebot gesehen wird, was dann vielleicht perspektivisch dazu führt, ne, dass irgendwie alles besser wird, sondern dieser Rückzug hat dazu geführt, dass die Hamas gesagt hat, unser Weg ist der richtige. Permanenter bewaffneter Kampf, Raketenterror, das ist das, was Israel für diesen Rückzug bekommen hat. Weil das so ist, sehen heute auch in Israel viele Leute, die eigentlich der zumindest dem national-religiös motivierten Teil der Siedlerbewegung, auf den Sie ja da angesprochen haben, ausgesprochen skeptisch und kritisch gegenübersteht. Die sind nun alles andere als irgendwie die Mehrheit in der israelischen Gesellschaft, das ist eine Minderheit. Wenn auch eine sehr lautstarke Minderheit, ja, dass selbst die Leute, die dem sehr kritisch gegenüberstehen, sagen, warum sollten wir uns eigentlich aus der Westbank zurückziehen, wenn wir dafür nicht Frieden, Sicherheit und Stabilität bekommen, sondern wenn das von der Gegenseite nur als Zeichen unserer Schwäche gesehen wird und wir wissen, dass große Teile dieser Gegenseite es eben nicht darum geht, einen palästinensischen Staat an der Seite Israels und im Frieden und was weiß ich zu haben, sondern große Teile dieser Bewegung nach wie vor sagen, es geht um die Befreiung, so wie das iranische Regime das eben auch formuliert, ganz Palästinas. Ja? Da geht es also nicht um den Rückzug der israelischen Armee aus Ramallah oder von Hebron, sondern da geht es um den Rückzug der israelischen Armee und aller dort lebenden Juden aus Tel Aviv und Haifa. And this is not an option. Ja? Das wird nicht passieren. Moshe Zuckermann war lange Zeit jemand, der, finde ich, sogar einen ganz wichtigen Beitrag für die israelische Gesellschaft geleistet hat, weil er von einem, wenn auch, wie ich finde, sehr traditionsmarxistischen, einem vollkommen verqueren Verständnis der kritischen Theorie Adornos aus gewisse Kritiken an der israelischen Gesellschaft formuliert hat, insbesondere auch an sozialpolitischen Entwicklungen und so. Und man konnte ihn früher so in diesem Rahmen des sozusagen des Postzionismus, der aus dieser Reihe der sogenannten neuen Historiker entstanden ist, die Ursprünge von ihrem ursprünglichen Konzept ein Paradebeispiel für etwas waren, was man eine Art Selbstreflexion eines bürgerlich-nationalen Kollektivs nennen kann. Also diese neuen Historiker haben, und Zuckermann ist halt eher Soziologe als Historiker, aber hat in eine ähnliche Richtung gearbeitet, haben ungefähr 50 Jahre nach der Staatsgründung angefangen, die nationalen Gründungsmythen, die es natürlich auch in Israel gibt, zu hinterfragen. So, ne? Also lange Zeit stand in israelischen Schulbüchern, kein einziger Palästinenser ist 48 vertrieben worden. Das ist natürlich nicht, aber Quatsch, stimmt nicht und so. Ja? Die haben also versucht, das in einen historischen Kontext zu stellen und dann eher zu erklären, okay, jetzt natürlich wurden Palästinenser vertrieben, da muss man darüber reden, warum, und außerdem wurden auch viele Juden vertrieben, und das so vernünftig irgendwie darzustellen. Sehr bald, spätestens nach dem Ausbruch der zweiten Intifada, haben sich diese Leute, und Zuckermann ist ein Paradebeispiel dafür, aber auf Realitätsverleugnung verlegt. Ne? Die Hauptaufgabe von solchen Leuten besteht heute darin, schlicht und einfach den palästinensisch-arabischen und islamischen Antisemitismus entweder schlicht und einfach zu leugnen oder kleinzureden oder zu relativieren. Und das ist wirklich völlig inakzeptabel. Ja? Und das, was hätte er davon? Fragen Sie ihn das. Aber das ist so, man kann, lest alle Bücher von Moshe Zuckermann, ja, in den letzten 20 Jahren, man kann wirklich so eine Entwicklung verfolgen, das wird immer wahnsinniger. Ja. Und um das nochmal auf theoretisch zu fassen, weil ich gerade gemeint habe, das geht aus von einem sehr verqueren Verständnis der kritischen Theorie. Moshe Zuckermann schafft das wirklich, seinen inzwischen, na, Antizionismus falsch, aber selber das, glaube ich, nicht Zionismus oder so, ja, aber seine geradezu hanebüchende Kritik mittlerweile, die er in der israelischen Gesellschaft formuliert, und seine Verharmlosung auch des Antisemitismus als eine Konsequenz der kritischen Theorie auszugeben. Also er behauptet, der kategorische Imperativ, wie Adorno ihn in der negativen Dialektik formuliert hat, ja, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, nichts Ähnliches geschehe, dem entspricht man also nicht so wie der Zionismus, so würde ich das nämlich sehen. Der Zionismus ist quasi die Umsetzung dieses kategorischen Imperativs, nämlich dass man in einer Welt, von die nun mal auch nach 45 sich nicht dazu bequemt hat, die klassen- und staatenlose Weltgesellschaft einzuführen, was eine sehr vernünftige Konsequenz aus dem Nationalsozialismus gewesen wäre, das stand bekanntlich nicht zur Debatte, sondern diese Welt besteht weiterhin aus Staaten und Nationen und Kapitalakkumulationen und so weiter und so fort. Und da haben die Zionisten völlig zu Recht, aber gezwungenerweise eine partikularistische Konsequenz gezogen. Jemand wie Zuckermann kreidet dem Zionismus nun diesen Partikularismus an, und zwar mit dem Hinweis auf den angeblichen Universalismus der kritischen Theorie. Ja, und dafür muss er aber den zentralen Bezugspunkt bei Adorno, nämlich Auschwitz, weglassen. Das ist die wirklich Formulierung von ihm, wo er dann diesen kategorischen Imperativ von Adorno wiedergeben möchte. Und da kommt Auschwitz gar nicht mehr vor, ja, weil er dann eben sagt, dieser Partikularismus des Zionismus sei eben genau das Falsche, weil da würde man im Prinzip wieder etwas machen, was völlig illegitim sei, sondern eben nur für die Juden einen Schutzraum schaffen. Es würde aber prinzipiell halt darum gehen. Und dementsprechend glaubt er, dass sein Kritik an dem Vorgehen der Sicherheitskräfte in Israel diesem kategorischen Imperativ entspricht. Und das ist, wie gesagt, eine sehr eigenwillige Interpretation der kritischen Theorie von Adorno. So viel zum Moshe Zuckermann. Ja. Weil Sie sagen jetzt die ganze Zeit, so geht ja jetzt um diesen Konflikt Palästina-Israel momentan. Und was mir dann ein bisschen fehlt, ist die zivile Seite, weil es ist ja nicht durchaus jeder Palästinenser, jeder, der in Gazastreifen lebt, jeder, der in Palästina-Land lebt, ein Antisemit. Hat aber auch niemand behauptet. Das hat niemand behauptet, und zwar ist es gelungen. Also ich fände es ganz schwul, wie irgendwie ich persönlich fehlt das extrem auf, dass wenn wir hier über Antisemitismus, über kritische Theorie sozusagen irgendwie reden, dass es dann immer irgendwie so die Gretchenfrage Israel gibt und letztendlich ist das hier nicht Ort und auch nicht der Zeitraum, wo man da irgendwas klären sollte und eigentlich auch gar nicht das Thema. Insofern denke ich letztendlich, naja. Trotzdem sollte ein Kommentar durchaus sein. Ja, also bin ich mir auch nicht so sicher. Natürlich ist es in gewisser Weise auch Thema. Also nicht über die Existenz Israels oder sonst was, sondern ich habe es nur angemerkt und will dabei auch nicht nur diskutieren. Ich schon. Also ich wollte im Recht, ist nicht Sinn der Veranstaltung hier, aber ich wollte es anmerken, da es ja gerade ein Thema war. Ja, aber es ist tatsächlich, es fragt sich natürlich, warum muss man das eigentlich etwas betonen oder etwas klarstellen, was eh niemand behauptet hat. So, ne? Also niemand rennt durch die Welt, der irgendwie sagt, Palästinenser sind Antisemiten. So, im Gegenteil, also natürlich ist das so, dass gerade im Gazastreifen eine große Anzahl von Palästinensern und insbesondere Palästinenserinnen unglaublich leiden unter dieser Terrorherrschaft der Hamas. Ja, das stand natürlich immer wieder mal nicht in der Frankfurter Rundschau und der Süddeutschen Zeitung, aber selbst bei der ausgesprochen aggressiven Militärintervention Israels um die 2008, 2009, der sogenannten Operation Gegossenes Blei, gab es Palästinenser, die das gefeiert haben im Gazastreifen. Nämlich jene Leute, die eher Fatah-Anhänger sind oder auch jene Leute, die eher unpolitisch sind und von beiden irgendwie ziemlich die Schnauze voll haben. Bekannt ist die Hamas ja irgendwie nicht durch eine Kuschelei irgendwie im Gazastreifen an die Macht gekommen, sondern durch einen Putsch, wo sie dann irgendwie Fatah-Anhänger von den Hochhäusern geschmissen haben. Ja, und die haben dort ein Regime des Tugendterrors eingerichtet, wo Leute hingerichtet werden, die unverheirateterweise irgendwie Händchen halten am sehr schönen Strand von Gaza spazieren gehen. So, ja. Es gibt immer wieder Angriffe auf die wenig noch existierenden Cafés, wo Musik gespielt wird, wo vielleicht auch mal eine unverschleierte junge Frau rumsitzt und so. Das ist eine Terrorherrschaft, unter der natürlich ganz massiv auch die Palästinenser und Palästinenserinnen leiden, selbstverständlich. Und es gibt und gab zu allen Zeiten der palästinensischen Gesellschaft Leute, die nicht nur keine Antisemiten sind, sondern diesen Antisemitismus massiv kritisieren und auch sehen, was das mit der palästinensischen Gesellschaft selber macht, durchaus auch historisch. Und das ist durchaus wichtig. Also insofern, wie gesagt, ich finde durchaus, dass das Thema ist. Ich habe vorhin über den Mufti von Jerusalem geredet. Der hat sich in der palästinensischen Nationalbewegung erstmal durchsetzen müssen und der hat das durch unglaubliche Mordkampagnen gemacht. Es gab historisch unterschiedliche Fraktionen in der palästinensischen Nationalbewegung. Es gab Leute, die haben sich damals übrigens noch gar nicht Palästinenser genannt. Da springen aber alle heutigen Palästinenser auf und sagen, mein Gott, und so. Aber die hießen damals nicht so, das waren Araber, die im Mandatsgebiet Palästina gelebt haben. Da gab es unterschiedliche Fraktionen und eine Fraktion hat den Zionismus begrüßt. Die haben die Probleme gesehen, die das mit sich bringt, mit der Einwanderung, so. Aber die haben gesehen, das bietet eine unglaubliche Chance. Das sind Leute, die aus einer Region einwandern, nämlich Europa, wo schlicht und einfach das Produktivitätsniveau höher ist. Und die haben, wie das halbwegs aufgeschlossene Menschen ja naheliegenderweise sich wirklich denken können, gesagt, da können wir profitieren von. Ja, da können wir was lernen von denen. Und in einer Kooperation können wir vielleicht auch die Probleme, die natürlich auftreten in so einer Situation, die Konflikte irgendwie lösen. Das wäre super. Ja. Diese Leute wurden von den Anhängern des Muftis haufenweise ermordet. Also in diesem großen sogenannten, wie die palästinensische Nationalstaatung das heute nennt, arabischen Aufstand von 36 bis 39 sind deutlich mehr Araber umgebracht worden von Arabern als Juden und Jüdinnen. Das war weitgehend ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung dort, übrigens auch gegen die antizionistische jüdische Bevölkerung. Unterstützt übrigens massiv vom faschistischen Italien, von Hitler-Deutschland, was die palästinensische KP damals nicht daran gehindert hat, sich an diesem Aufstand zu beteiligen. Aber in diesem Aufstand sozusagen haben sich diese Leute des Muftis erst durchgesetzt. Nur für den späteren Konflikt waren das natürlich Weichenstellungen. Es hat sich also jene Fraktion des palästinensischen Nationalismus durchgesetzt, der auf eine Kooperation mit den Nationalsozialisten gesetzt hat. So, und das prägt natürlich die palästinensische Gesellschaft bis heute nachhaltig. Ja? Und das macht es ziemlich schwierig für Israel, auf dieser Seite dann halt irgendwie ernstzunehmende Ansprechpartner zu finden, mit denen man halt nicht mal nur irgendwie für die nächsten zwei Monate irgendwie eine Regelung hinkriegt. Sowas de facto verhandelt Israel ständig mit der Hamas übrigens. Ja? Also weil auch im Westjordanland gibt es viele Gebiete, wo schlicht und einfach die Hamas das Sagen hat. Und allein schon so als Besatzungsmacht ist man im Alltag damit konfrontiert, dass man mit diesen Leuten verhandelt. Ja? Das ist auch was anderes, ob man irgendwie sagt, man versucht eine dauerhafte Lösung zu finden. Und das geht nicht mit diesen Gruppierungen und leider auch nicht mit großen Teilen der palästinensischen Gesellschaft. Aber ich habe vorhin schon auch gesagt, kein palästinensisches Kind kommt auf die Welt und ist Antisemit. Ja? Auch in dieser Region gilt, genauso wie für Europa, das, was ich hier versucht habe, theoretisch darzustellen, ja? Diese wahnhafte Projektionsleistung, das nämlich, was so, um es nochmal anders zu formulieren, ja, mit wesentliche Elemente des Antisemitismus sind, dass sowohl gesellschaftliche Widersprüche und Konfliktsituationen als auch individuelle Konfliktsituationen und Widersprüche, gerade auch in sexueller Hinsicht und so, die spielt ja eine wichtige Rolle, diese ganze Sexualpathologie im Antisemitismus, dass man diese sowohl gesellschaftlichen als auch individuellen Konfliktsituationen nicht versucht, in einer vernünftigen, selbstreflexiven Form auszutragen, ja, vielleicht auch durch einen sozialantagonistischen Konflikt oder so etwas, sondern stattdessen, eigentlich aus einer unglaublichen Feigheit heraus auch, diese Konflikte scheut und versucht, stattdessen eben einen antisemitischen Feldzug vom Zaun zu brechen oder eben heute einen antisemitischen Dschihad, das ist kein Automatismus. Ja? Dafür bedarf es zum Beispiel der massiven antisemitischen Propaganda, ja? Damit man den Leuten das eintrichtert. So. Und das zeigt dann übrigens auch, weil dann ja, wir werden nicht mehr so wahnsinnig lange machen, wir können aber gerne dann auch die andere Wortmeldung, die es noch gibt, irgendwie rannehmen. Aber es kommt ja gegen Ende dann immer so die Frage, was tun? Ne? Und da sieht man, natürlich kann man etwas tun. Also man kann ja gegen antisemitische Agitation durchaus effektiv vorgehen. Also jene, um das deutlich zu sagen, jene Aktion der israelischen Armee, die ganz konkret gegen die Verbreitung antisemitischer Propaganda gerichtet sind, die es haufenweise gibt, zeigen, dass es durchaus effektive Mittel gibt. Oder auch die Liquidierung halt von so einem Oberantisemiten wie Sheikh Yassin von der Hamas zeigt, ja, also gegen den Antisemitismus hilft nicht nur die Waffe der Kritik, sondern auch die Kritik der Waffen, um eine alte marxische Formulierung aufzugreifen. Da kann man was machen. So. Und damit macht man dann sozusagen auch etwas für die Zukunft der arabischen und palästinensischen Bevölkerung, wenn so ein Typ wie Sheikh Yassin eben nicht mehr seine grauenhafte, unmenschliche Propaganda verbreiten kann, sondern ihm einfach das Handwerk gelegt wird. So. Und das wäre, letzter Satz nur noch, und dann kommen wir gleich dazu, wenn man sich diese jetzigen Umbrüche in der arabischen Welt anschaut, ja, die bringen ja extreme Gefahren mit sich, auch und gerade für Israel. Und deswegen ist man da wirklich nervös auch und guckt sich das sehr genau an, was da passiert, weil man halt sich gar nicht erlauben kann, so einen naiv-idealistischen Blick auf das zu haben. Der natürlich auch, ich habe das vorhin erzählt, ich habe mir das in Tunis zum Beispiel selber angeschaut, da gibt es ganz viele tolle Entwicklungen. Ne? Man freut sich, dass irgendwie gerade die jungen Leute irgendwann in der Diktatur gestürzt und jetzt wird über alles diskutiert endlich. Und zumindest in Tunesien haben die Islamisten eher nicht so wahnsinnig viel zu melden. In Ägypten ist die Situation anders und man ist in Israel sehr nervös, unter anderem deswegen, weil man natürlich genau weiß, diese Revolutionen werden nicht zwangsläufig auch zu sowas wie ökonomischem Wohlstand führen. Es ist also die entscheidende Frage, ob auch in dieser Region des Nahen Ostens dieser Mechanismus, dass alle innergesellschaftlichen Konflikte und Widersprüche immer auf den äußeren Feind, nämlich den jüdischen Staat, projiziert werden, ob dieser Mechanismus endlich durchbrochen werden kann. Wenn nicht, dann kann dieser arabische Frühling auch in ziemlich katastrophalen Sachen enden. Und das ist völlig offen, weil das ist eine Frage, die die jeweils handelnden Menschen immer wieder aufs Neue beantworten müssen. So, ja? Wenn sie sie beantwortet haben, wie gesagt, dann müssen sie dafür aber auch verantwortlich gemacht werden für ihre Entscheidung. Jetzt der Kollege da hinten und dann Sie noch. Ja? Oh Gott. Völlig auf diesem Israel-Thema konzentriert, beziehungsweise auch letztendlich auf den israelischen Staat, Nahostkonflikt etc., was eigentlich ja eine eigene Veranstaltung wäre und eigentlich sozusagen nicht das Thema ist, was ich dachte, was da stattfindet. Ja. Ich habe halt diverse andere Meinungen in verschiedenen Punkten, halte es aber insgesamt auch für irrelevant, sich über den israelischen Staat und den Nahostkonflikt zu unterhalten, im Sinne von, man kann sich darüber unterhalten, man kann sich darüber auseinandersetzen. Faktisch gesehen ist es irrelevant, was ich hier von Israel oder auch von einem anderen Land halte, was weit entfernt ist, ist für meine Politik hier, spielt keine Rolle mehr. Muslimbruder kenne ich hier in der Regel auch eher selten, vielleicht an der Uni, die islamische Gruppe, aber sonst hält es sich relativ in Grenzen. Normalerweise kriege ich normale Antisemiten, die normale antisemitische Politik. Deswegen würde mich quasi noch mal interessieren, letztendlich deine Antisemitismus-Definition vom Ende, als also wie ich verstanden habe, als Irrationalität bzw. Wahn, würde mich auch noch mal interessieren. Also wenn wir sozusagen kurz zusammenfassen, würde ich es noch machen. Cool. Ja, also zu dem ersten Punkt, ich glaube eben nicht, dass das irrelevant ist und es gibt einen Grund, warum ich bei so einem Thema darauf zu sprechen komme und warum ich überhaupt nichts dagegen habe, wenn wir ausgehend von so einem Thema dann über Israel reden. Ich glaube, dass es eben keinen Sinn macht, sich nicht bewusst darüber zu sein, dass Israel ein Resultat dessen ist, was hier ja, stattgefunden hat und was hier auch weiter stattfindet. Und auch mein Verweis darauf, dass der Deutsche Bundestag, ja, also in der Hauptstadt dieses Landes, so einen Beschluss fasst, ja, der die staatsoffizielle Aufkündigung der Unterstützung Israels in Wirklichkeit bedeutet. Die israelische Diplomatie kann sich nicht erlauben, das so deutlich auszusprechen. Ich muss auf solche Sachen keine Rücksicht nehmen. Man muss das so formulieren. Das ist die Aufkündigung dessen, was eigentlich nach 1945 deutsche Staatsdoktrin gewesen ist. Dass man sagt, auf historische Verantwortung und so weiter und so fort, und in Wirklichkeit natürlich, weil man unter westlicher und internationaler Beobachtung steht, unterstützt man Israel. Ja? Das ist damit mehr oder weniger aufgekündigt worden und deswegen spielt das eine Rolle und da ist es sehr richtig und notwendig, in diesem Land darüber zu reden. Der andere Punkt ist, ich habe das vorhin schon erwähnt, Regime wie das iranische, die Konferenzen zur Leugnung des Holocausts veranstalten und dem jüdischen Staat offen mit Vernichtung drohen, werden seit 30 Jahren politisch von der Bundesrepublik Deutschland hofiert. Regime wie das iranische werden seit 30 Jahren durch ökonomische Kooperation am Leben erhalten. Es geht also bei diesen Themen sehr wohl um diese Gesellschaft und um dieses Land. So. Definition des Antisemitismus ist letztendlich fast nicht möglich. Ich rate sowieso, also auch auf meinen Uniseminaren, da wollen auch mal Studierende jetzt sagen Sie mal die Definition für den und den Begriff. Das ist eine Art von Denken, die man Leuten eher austreiben sollte, dieses definitorische Denken. Ja, natürlich geht es immer darum, sich von einem, also einen Begriff irgendwie auf den Punkt zu bringen, aber das geht letztendlich nur durch eine, wie nennt man das, kategoriale Entwicklung, durch die Entfaltung genau dieses Begriffes. Deswegen kann ich das natürlich versuchen, so zusammenzufassen, wie ich das gerade eben versucht habe, nochmal in so Formulierungen wie Antisemitismus ist maßgeblich eine wahnhafte Projektion, wo gesellschaftliche und individuelle Widersprüche und Gegensätze projiziert werden auf Juden und Jüdinnen oder auf den jüdischen Staat. Das ist so eine Annäherung an so einen Begriff. Aber in Wirklichkeit muss man das genau so machen, wie das zum Beispiel in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer funktioniert, wo in dem berühmten Schlusskapitel es dann heißt, Elemente des Antisemitismus. Und dann wird in diesen unterschiedlichen Thesen und Abschnitten genau dieser Begriff entwickelt. Und das, also wenn mich jemand fragt, was reiten Sie, ist Antisemitismus, dann muss man halt einen Vortrag halten drüber. Es geht gar nicht anders. Das soll hier keine Ausweichen sein, so, sondern das ist eine prinzipielle, also auch durchaus wissenschaftstheoretischer Einwand oder erkenntnistheoretischer Einwand. Man kann, wenn man nicht irgendwie jetzt über, weiß ich nicht, Biologie und Mathe oder irgendwie sowas redet, sondern sich eben mit sozialen Gegebenheiten, mit Gesellschaft so auseinandersetzt, sollte man eher wegkommen von diesem definitorischen Denken. So, ja. Und man muss sich die Mühe machen, so einen Begriff zu entfalten. Nur dann kann man damit etwas anfangen. So gesehen müsste ich dann quasi nochmal von vorne anfangen, von meinem Referat, um es deutlich zu machen. So. Diese Es gibt übrigens auch, ich finde, es ist ein sehr guter Grund, warum dieser Text bei Adorno und Horkheimer nicht heißt Theorie des Antisemitismus. Man kann letzten Endes, das liegt in dem Gegenstand selber begründet, man kann und soll eigentlich auch keine Theorie darüber machen. Wenn man eine lupenreine Theorie in sich schlüssig über den Antisemitismus macht, müsste man genau genommen den Antisemiten dann recht geben. Das ist wirklich so ein Problem, ja. Das ist so, es geht auch gar nicht darum, die Antisemiten zu verstehen, weil da ist letzten Endes nicht was zu verstehen, weil das nämlich wirklich eine Form von Wahn ist. Ich beschäftige mich inzwischen seit knapp 30 Jahren damit und ich könnte jetzt natürlich alle sozialwissenschaftlichen Theorieansätze, wie das auf der Uni dann so heißt, zum Antisemitismus runterbeten und am Schluss bleibe ich aber staunend davor stehen, dass Leute ernsthaft glauben, die Juden würden die ganze Welt beherrschen. Ja, das ist wirklich unbegreiflich und erst recht unbegreiflich ist, dass aus diesem Wahn man wirklich diesen Schritt vollzieht, dann auch 6 Millionen Menschen zu ermorden, und zwar systematisch. Ja? Und zwar ausgehend von dieser Ideologie, weil das ist ja das Besondere an der Shoah. Das Besondere an der Shoah ist ja gar nicht die Opferzahl, so, ja? So horrend sie ist. Aber da kann nur jeder Depp dann irgendwie herkommen und sagen, ja, wenn jetzt die Opferzahlen von Pol Pot hochrechnen würde auf die Zeit, die der Nationalsozialismus gedauert hat, wären die Zahlen viel höher. Das stimmt. Ja? Oder das in anderen diversen Völkermorden so auf der Welt und so sind die Opferzahlen vielleicht auch höher oder so. Das ist ja wirklich nicht das Besondere. Das Besondere an der Shoah ist, dass sie ausgehend von dieser spezifischen Ideologie des Vernichtungsantisemitismus diesen Massenmord in die Tat umsetzt. Und weil sie davon ausgeht, schaut der Ablauf dieser Massenvernichtung auch so aus, wie ich es versucht habe, kurz zu umreißen. Ja, und deswegen ist das gut, eher zu sagen, man redet über Elemente des Antisemitismus, die ja dann in gewisser Weise, wenn man das liest, das widerspricht sich teilweise auch. Aber das sind Widersprüche, die in der antisemitischen Ideologie doch selber auftauchen. So. Insofern kann man versuchen, die antisemitische Ideologie ideologiekritisch zu dechiffrieren. Man kann aber nicht irgendwie so letzten Endes eine, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eine lupenreine Theorie über den Antisemitismus machen. So ähnlich übrigens, das geht, also in gewisser Weise kann man das auch allgemeiner formulieren, der die Genossen von der ISF, vom Sayra-Verlag, Joachim Bruhn und solche Leute haben das auch in Bezug auf das Kapital sehr schön gesagt. Sie haben gesagt, also erkenntnistheoretisch kann man das so formulieren, die einzige Wahrheit des Kapitals ist seine praktische Aufhebung, seine Abschaffung. So, ja. Das ist ein bisschen anderer Zugang als so eine positivistische Vorstellung von, dass man sagt, man erklärt jetzt, was Kapital ist und so, sondern das ist eine Form von revolutionärem Materialismus. Und das gilt für den Antisemitismus natürlich noch viel mehr, ja. Eine Kritik des Antisemitismus zielt in allererster Linie, neben der ideologiekritischen Dechiffrierung dieser antisemitischen Ideologie, dieses Bewusstseins, Ideologie ist fast auch schon wieder zu viel, wenn man das sagt, eine Ideologie müsste man immanent noch irgendwie kritisieren können. Das kann man gar nicht beim Antisemitismus, weil das eben so irre ist, dass es eigentlich sich einer immanenten Kritik ja sogar auch schon verweigert. Das antisemitische Bewusstsein muss man ideologiekritisch dechiffrieren. Die allererste Aufgabe einer Kritik des Antisemitismus ist aber schlicht und einfach, ihn zu verunmöglichen. Ja, also ihn letzten Endes natürlich aus der Welt zu schaffen, was genau genommen aber eben auch nur geht, wenn man seine gesellschaftlichen Gründe aus der Welt schafft. Und das würde dann wieder ein etwas breiter angelegtes Projekt bedürfen. Aber ansonsten halt auch, wie gesagt, in der falschen Gesellschaft, könnte ich jetzt nochmal die Formulierung bringen, ja, auch in der falschen Gesellschaft helfen bei der Verbreitung des Antisemitismus, die Waffen der Kritik, aber eben auch die Kritik der Waffen. Ich hoffe, das klang jetzt nicht ausweichend oder so, aber das ist wirklich ein Problem, was man dabei hat. Man kann nicht sagen, hier, Antisemitismus das und davon ausgehend machen wir jetzt den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten. Jetzt hat sich der Kollege noch gemeldet. Ja, und wie steht denn das islamische Herrscherhaus um die türkische Regierung zu Iran? Gibt es da eine ausgesprochen kritische Haltung oder ist das nicht so? Ich komme gerne, lass mich gerne auch nochmal einladen, da machen wir einfach nur einen Vortrag über das iranische Regime und die Situation im Nahen Osten, aber ich versuche gern kurz da noch was zu sagen, weil eigentlich müsste man da natürlich auch also einen ganzen Vortrag drüber halten. Das ist ganz unterschiedlich. Das saudische Herrscherhaus ist ein Todfeind des iranischen Regimes und das war auch schon immer so. Das iranische Regime hat, nachdem es 79 an die Macht gekommen ist, die Reden von Khomeini, die ähnlich wie bei den Muslimbrüdern von Anfang an auf die Errichtung einer globalen Herrschaft des Islams ausgerichtet sind, also jener Interpretation des Islams, wie Khomeini sie halt vertreten hat, also einer ausgesprochen rigiden, aggressiven, fundamentalistisch-schiitischen Interpretation des Islams, sofort versucht, die Tat umzusetzen, haben also versucht, die sogenannte islamische Revolution sofort zu exportieren. Und zwar zuerst in den Golfstaaten. Die haben in all diesen Ländern der Region versucht, Umsturzversuche im Sinne von Khomeini anzuzetteln, sind weitgehend gescheitert damit, also das ist meistens militärisch niedergeschlagen worden, Aber die Herrscherhäuser dort waren quasi gewarnt. Also die haben gemerkt, okay, das ist das, was sie wollen. Weil das so ist, ist Saudi-Arabien eines jener Länder, das seit WikiLeaks weiß es die ganze Welt, aber Leute, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, wussten das natürlich auch vorher schon, die den Israelis und den Amerikanern schon mehrfach signalisiert haben, die sollen gefälligst das iranische Nuklearprogramm bombardieren. Ja? Die reden nicht irgendwie wie die deutsche Friedensbewegung daher oder so, sondern die haben irgendwie gesagt, so, ja, weil das Fiese ist immer, die machen das, wollen das natürlich nicht selber machen, ne, sondern die wollen andere die Drecksarbeit irgendwie erledigen lassen. Die haben gesagt, dieses Nuklearprogramm ist überhaupt nicht nur eine Bedrohung für Israel, das interessiert uns auch nicht besonders, dass es eine Bedrohung für Israel ist, das ist eine Bedrohung für uns. Das ist eine Bedrohung für den Status quo im Nahen Osten. Das gefährdet die komplette Sicherheitsarchitektur, um so einen Begriff da zu verwenden, im Nahen Osten und dementsprechend hat nicht nur das saudische Herrscherhaus, sondern auch viele der anderen Emirate auf der arabischen Halbinsel, wie gesagt, die USA wirklich gedrängt, den, wie es der eine formuliert hat, dem Kopf die Schlange abzuschlagen. Die meinten damit, das iranische Regime soll gestürzt werden und das iranische Nuklearprogramm soll, wenn es nicht anders geht, auch durch Militärschläge am besten der Amerikaner irgendwie beendet werden. So. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, wie sinnvoll sowas wäre oder ob das nicht sogar ganz schlimm wäre und unverantwortlich, was weiß ich, aber das wäre wirklich eine eigene Veranstaltung, zu der ich gerne nochmal nach Braunschweig komme. Bei der Türkei ist das völlig anders. Wir haben gerade heute in Wien, genau jetzt, eine Veranstaltung organisiert, wo es genau darum geht, nämlich um die Annäherung, um die hemmungslose Annäherung der Türkei unter Erdogan an das iranische Regime. Seit mehreren Jahren findet eben nicht nur ein schleichender Islamisierungsprozess in der Türkei statt, der durch die AKP, vor allem durch Erdogan, betrieben wird, was übrigens nochmal ein Punkt ist, bei dieser Diskussion über diese arabischen Aufbrüche wurde das oft in westlichen Medien, gerade wieder von den Linksliberalen und so, ja, Sie merken schon, ich mag die Frankfurter Rundschau und die Süddeutsche nicht besonders, wurde immer die AKP in der Türkei so als Vorbild irgendwie für Ägypten und sowas dargestellt. Also wenn das Vorbild ist, dann sehe ich ziemlich schwarz für die Zukunft, weil die AKP eben nicht nur eine innerstaatliche Islamisierung in der Türkei vorantreibt, die aber gleichzeitig so intelligent und schleichend vonstatten geht, dass es bisher zumindest noch keinen sonderlich großen internationalen Aufschrei dazu gibt, was eigentlich schon längst an der Zeit wäre, sondern gleichzeitig heißt das außenpolitisch, dass es eine Abkehr von Israel gibt. Die Türkei war bei allen Differenzen, die diese Länder hatten, lange Zeit ein wichtiger, auch militärisch wichtiger Verbündeter von Israel. Ja? Und gleichzeitig geht das einher mit einer sowohl politischen als auch extrem ausgeprägten ökonomischen Annäherung an das iranische Regime. Ja, also die Türkei springt wirklich in die Bresche bei vielen Handelsfirmen in Europa, die sich teilweise nicht mehr trauen, aufgrund der viel zu laschen, aber eben doch existierenden Sanktionsbeschlüsse, die es inzwischen gibt, dass die Türkei versucht, da quasi als Vermittler einzutreten. Erdogan fährt regelmäßig irgendwie nach Teheran und lobt die Legitimität des iranischen Regimes, versucht sich zu etablieren als Vermittler für diese Gespräche gegenüber in Bezug auf das Nuklearprogramm und lauter solche Sachen. Und das nützt alles und stärkt das iranische Regime. Und wie gesagt, es ist kein Zufall, dass dann auch eben letztes Jahr bei dieser Gaza-Flottille das entscheidende Schiff, die Mavi Marmara, anhand der das dann so eskaliert ist, weil das voll besetzt war, wie gesagt, mit türkischen Islamisten und türkischen Faschisten und durchgedrehten europäischen Linken, dass das eben aus der Türkei kam. Ja. Und das wird, fürchte ich, im Juni relativ ähnlich sein. Also nicht, wie das dann konkret abläuft, aber von dem, wie das vorbereitet wird und welche Ideologien da vertreten werden, mit Unterstützung der türkischen Regierung. Ja, die könnten sowas ja unterbinden und die werden das ganz sicher nicht machen. Im Gegenteil, das passt ihnen ja sehr im Kram. Das geht gleichzeitig auch einher mit einer Annäherung an die Hamas und die Hisbollah. Erdogan hat mehrfach gesagt, dass die Hamas eine legitime politische Organisation ist, keine Terrorgruppe, keine antisemitische Vereinigung, nichts, sondern eine legitime politische Vereinigung, mit denen Israel gefälligst irgendwie Gespräche führen soll und versuchen soll, einen Kompromiss zu schließen. Und das halte ich für falsch und gefährlich. Ja. Und weil Sie am Anfang Saudi-Arabien, das war quasi nur eine Zustandsbeschreibung, das soll jetzt nicht heißen, dass Sie irgendwie ein Freund des saudi-arabischen Regimes sind, das ist grauenhaft, ja? Das ist fürchterlich, das ist eine andere Ausprägung eines sehr radikalen, ausgesprochen rigiden islamischen Fundamentalismus, eben wahhabitische Ausrichtung, ja, der in vielen Punkten an Ekelhaftigkeit der Lebensrealität im Iran in nichts nachsteht. Der ist anders, funktioniert anders. Und im Iran ist das Großartige, dass der Widerstand gegen dieses Regime viel stärker ist als in Saudi-Arabien. Nur in dieser geopolitischen Auseinandersetzung, wo im Nahen Osten wirklich in den letzten Jahren so eine Art kalter Krieg zwischen einer anti- und pro-iranischen Achse stattgefunden hat. Da ist Saudi-Arabien ein wichtiger Player und natürlich war Mubarak auch ein wichtiger Player. Das ist eine der besorgniserregenden Entwicklungen. Mubarak war ein klarer und entschiedener Gegner des iranischen Regimes und die neue Militärregierung ist das ganz offensichtlich nicht mehr. Also eine der ersten Handlungen, die stattgefunden haben nach dem Sturz von Mubarak, war, dass die Iraner 2 Kriegsschiffe durch den Suezkanal geschickt haben und nach Syrien, was natürlich eine ganz bewusste Provokation Israels war. Und vor allem wollten sie sehen, ob die neue Militärführung das genehmigt. Das ist nämlich seit 30 Jahren nicht möglich gewesen. Ja, also Ägypten und das iranische Regime haben die meiste Zeit nicht mehr diplomatische Beziehungen gehabt, naheliegenderweise, weil bekanntlich Sadat, der ägyptische Präsident, von einem Islamisten ermordet wurde. Das fand Khomeini so super, also aufgrund seines Friedensschlusses mit Israel, eine der wenigen positiven Entwicklungen, die so in den letzten Jahrzehnten im Nahen Osten überhaupt stattgefunden hat, das fand Khomeini so super, dass er gleich mal eine Straße nach dem Mörder von Sadat benannt hat in Teheran. Das fanden die Ägypter nicht so lustig, ja. Und das ändert sich jetzt. Also das wurde genehmigt, die neue Regierung hat angekündigt, dass sie eine Annäherung ans iranische Regime wünscht und lauter solche Sachen. Und das ist natürlich eine sehr schlechte Entwicklung.